wie rot war der Oktober, also wie ja, revolutionär war diese Revolution überhaupt. Und das wollen wir eben veranschaulichen am Beispiel derjenigen Organisationen, Bewegungen, die links von den Bolschewiki standen. Und wir machen das folgendermaßen. Zuerst will ich einen kurzen Abriss über die Ereignisse, über den geschichtlichen Verlauf des Jahres 1917 geben, Bewegung vorstellen. Und im Hauptteil wird Frank dann recht breit dann eben die anarchistische Bewegung in Russland darstellen in dieser Zeit. Er hat dazu auch seine Magisterarbeit gemacht. Und ja, das kannst du dann ja erzählen. Und ja, ich möchte eigentlich als, bevor wir so richtig loslegen, doch nochmal, denke ich, ist es wichtig, dass man sich vor Augen hält, womit man das zu tun hat, wenn man nach 1917 zurückgeht in ein Land wie das damalige zaristische Russland. Das ist nicht nur der größte Staat der Erde, wie die Sowjetunion, es war ja noch um einiges größer. Also ein so großes Staatsgebiet in einem Zusammenhang hat es auch nie wieder auf der Welt gegeben. Es war ja noch einschließlich Polens, Finnlands, der baltischen Länder, der Ukraine und so weiter. Ein Land mit mehr als 100 verschiedenen Völkern und Sprachen, ein Land mit einer extremen Gegensätzlichkeit auch der Entwicklung von Nomadenvölkern in Zentralasien bis hin zu damals eben ganz modernen, hochindustrialisierten Städten in Russisch-Polen. Mit Gebieten mit einer extrem hohen Analphabetenrate von über 80, 90%, bis hin eben zu Zentren geistigen Lebens, auch eben im europäischen Teil, auch eben gerade wieder in Polen, Russland, im Baltikum. Auch eben Gegensätze der Entwicklung im Sinne der Modernisierung. Es wird ja immer allgemein gesagt, dass Russland zu dieser Zeit eben ein rückständiger Staat war, was insgesamt natürlich stimmt, aber eben trotzdem hat es eine Industrialisierung stattgefunden, etwa seit Ende der 1880er Jahre, 1890er Jahre, die jetzt eigentlich zu diesem Zeitpunkt mehr oder minder im vollen Gange war, ein bisschen gekriselt durch den Ersten Weltkrieg, sodass es eben, obwohl wir insgesamt, Zahlen sind immer ein bisschen schwierig für Russland mit der Zeit, aber man kann so sagen, 2/3 der Bevölkerung insgesamt waren schon Bauern, aber es hat eben durchaus umgekehrt riesige Industriestädte schon gegeben, mit Industriesiedlungen, mit Werken, wo 20.000, 40.000 Menschen gearbeitet haben. Und das muss man sich eben, wenn man überhaupt damit beginnt, mal vor Augen halten, wie komplex diese ganze Situation in Russland dieser Zeit war. Wenn wir ja beginnen mit der Februarrevolution, wie gesagt, im Beginn 1917 sind wir noch mittendrin im Ersten Weltkrieg. Russland ist dem ja auch im Ersten Weltkrieg dann beteiligt, kämpft gegen Deutschland, Österreich. Und der Krieg insgesamt war ja hat eine große Krise in vielen, vielen europäischen Ländern hervorgerufen, auch in Russland, auch mit einer Verschlechterung, teilweise enormen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, was sich eben auch ausgewirkt hat auf die Unzufriedenheit der Menschen in Russland. Aber was eben ganz bemerkenswert ist, dass eigentlich die Wirtschaftsdaten dafür sprechen, dass die Situation in Russland zu der Zeit verhältnismäßig doch deutlich besser war als zum Beispiel in Deutschland. Und trotzdem der revolutionäre Funken in Russland zuerst losging. Das ist schon eine ganz interessante Sache. Das weist eben darauf hin, dass hier mehr Faktoren reinspielen als eben alleine nur eine Krisensituation. Sondern sie war vielleicht eher der Auslöser. Aber es hat eben doch eine Vorgeschichte gegeben. Und eben, dass man auch sagen kann, dass ganz klar, dass nicht nur das Proletariat, sondern auch eben zu großen Teilen schon die Bauernschaft durchaus politisiert war, radikalisiert war, revolutionär gesinnt war. Und dass es schon eine lange Zeit gegärt hat und es jetzt eigentlich zur Explosion gekommen ist. Ja, die Folgen sind dann, die Ereignisse sind dann eigentlich relativ schnell vonstatten gegangen. Willst du vielleicht, Frank? Ja. Wegen der dieser ersten großen Frauendemo das kurz erzählen? Ja, also dann mal kurz ganz zur Februarrevolution, wie es da eigentlich zugekommen ist. Also erstmal war es halt durch diese kriegsbedingte Situation, dass die Ernährungslage sehr schlecht war. Und gerade war auch ein sehr kalter Winter im Februar 1917. Und dann wurden am 18. Februar kam es zu den ersten Streiks in den Putilow-Werken. Das war so das größte Rüstungskonzert damals auch zu dieser Zeit. Und diese Streiks wurden eigentlich hervorgerufen durch die Rationalisierung der Lebensmittel. Das hat dann die Frauen am 23. März auf die Straßen gezogen. Also das war so, dass der 23. Februar in Russland, also nach dem heutigen Kalender, der 8. März war. Und diese Frauen sind eigentlich auch nicht nur wegen diesen Forderungen nach besseren Lebensbedingungen, sondern auch wegen dem Internationalen Frauentag auf die Straße gegangen. Und das führte eigentlich dazu, dass zwei Tage später es zu einem Generalstreik in Russland kam. Und das war eigentlich, also das Ende eigentlich auch schon der Dynastie Romanow, also die halt über Jahrhunderte, Jahre dort geherrscht hat in Russland. Und dieser Generalstreik führte dann am 27. Februar zur Konstituierung der Doppelherrschaft. Also wir haben jetzt in Russland wieder so ein paradoxes Phänomen, dass es auf der einen Seite ein Parlament in dem Sinne gab und auf der anderen Seite die ersten Sowjets, also den ersten Rätestaat sozusagen. Ja, was übrigens ganz bemerkenswert ist, also Sowjetunion, da steckt ja eben der Sowjet drin, also der Rat beruft sich eben auf das Rätesystem. Und das ist eben ganz bemerkenswert, dass die Bolschewiki ursprünglich eigentlich damit nicht sich so anfreunden konnten. Es ist auch keine Erfindung der Bolschewiki. Räte haben sich eigentlich in dem Sinne spontan wirklich selbst gebildet und sind von niemandem ausgedacht oder erschaffen worden. Die schossen zu dieser Zeit wirklich wie Pilze aus dem Boden. Arbeiter- und Soldatenräte, Bauernräte. Es gab eben, wie schon angesprochen, diese paradoxe Situation der Doppelherrschaft, dass es eben auf der anderen Seite eine provisorische Regierung gab und dadurch ein gewisses Machtvakuum entstand. Also dass es zum Beispiel auch durchaus was wie zweierlei Ordnungskräfte oder Polizeikräfte faktisch gab, weil die Räte teilweise eben auch eigene Milizen hatten, teilweise auch die linken Parteien eigene Milizen hatten und es trotzdem auch reguläre Polizei gab und eigentlich eben nicht klar war, wer hat eigentlich das Sagen im Land. Das musste sich zwangsläufig zuspitzen. Auch eben deshalb, weil die provisorische Regierung mit ständig wechselnden Kabinetten und Parteienzugehörigkeiten sich nicht dazu durchringen konnte, drängende Reformen durchzuziehen, nachdem eben gerade die revolutionären Forderungen auch waren, weshalb die Leute auf die Straße gegangen waren. Ganz simple Sachen einfach, so wie Einführung des 8-Stunden-Tages, Lohnerhöhung, Kämpfe gegen Entlassungen. Auf dem Land vor allem das große Problem für die Bauern eben, Die Landfrage war halt der Landmangel, das also wirklich das Typische für Russland eben war, dass für die Bauern selber sehr, sehr wenig Land zur Verfügung stand und schon ein einigermaßen schlechtes Jahr dazu führen konnte, dass es eine Hungersnot auf dem Land gab. Und da hätte eben ein Landdekret oder ähnliches hergemusst, um das Land umzuverteilen und dazu konnte sich die provisorische Regierung eben nicht durchringen, was ihre Autorität auch enorm geschwächt hat. Die Folge war schon eine allmähliche Stärkung des Sowjetsystems, dass man sich eben auch so vorstellen muss, dass es sozusagen pyramidisch aufgebaut war, von unten nach oben, dass also die untersten Basisräte Delegierte wählten, diese wählten wieder Delegierte und so weiter, bis man dann ein Exekutivkomitee bildete. Aus diesem ging dann in Petrograd später dann das Militärrevolutionäre Komitee hervor, das dann die Oktoberrevolution geplant und organisiert hat. Die Unzufriedenheit mit der Situation zog sich doch noch ziemlich lange hin. Auch die linken Parteien, das später welche Parteien wir haben, erkläre ich gleich, ja, konnten sich auch nicht richtig erstmal dazu durchringen, so etwas wie einen Staatsstreich oder sowas in die Hand zu nehmen. Zum sogenannten Juli-Aufstand, weiß nicht, willst du dann erklären? Ja, da komme ich dann, mache ich dann. Der eben auch zum großen Teil von Anarchisten getragen wurde, das ist darunter später ausführlicher. Und das darf man natürlich nicht vergessen zu erwähnen, dass ja der Kriegszustand weiterhin anhielt, dass also auch die provisorische Regierung weiterhin daran festhielt, den Krieg gegen Deutschland und Österreich fortzuführen, wohingegen es ja man muss sich wirklich vorstellen, dass es an der Front Massendesertationen gegeben hat. Das ist wirklich ganze Garnisonen oder wie sagt man dazu, ja, ganze Abteilungen von Soldaten, die haben dann vielleicht noch ihre Offiziere erschlagen, wenn die dagegen waren und sind in Massen einfach nach Hause gegangen. Deshalb haben wir eben auch viel zu dieser Zeit eben viele bewaffnete Soldaten, die jetzt im russischen Gebiet stehen, die eben auch ein wichtiger Faktor dann für seine Revolutionen später wurden. Dieser Juli-Aufstand, der eben versucht hat, das Sowjetsystem ganz durchzusetzen und die provisorische Regierung hinwegzujagen, ist gescheitert. Dazu muss man natürlich auch noch sagen, gut, da wirst du näher drauf eingehen, weil er ist wirklich nur von der Basis praktisch organisiert worden und getragen worden. Also auch die Bolschewiki waren gerade von ihren Kadern her, von der Führung her, strikt dagegen. aber wurde doch von Basisgruppen der Bolschewiki teilweise sehr stark mitgetragen. Im September kommt es dann zu einer Art Konterrevolutionsversuch, der sogenannte Kornilow-Putsch, also ein General, der eben seinerseits versucht hat, die provisorische Regierung zu stürzen und stattdessen vorhatte, seine Art Militärjunta einzusetzen. Und genau, man muss ja auch noch sagen, also weil der Juli-Aufstand gescheitert ist, kam es erstmal zu einer Art Frustration, Depression, Krise auch der revolutionären Stimmung vor allem im Land. Und dieser Putschversuch der Rechten der Reaktionäre, die ja eben geglaubt haben, diese Situation, die sei jetzt günstig für sie, dieser revolutionäre Enthusiasmus ist abgeebbt, jetzt haben wir die Chance. Und der ist ja dann auch nochmal wieder niedergeschlagen worden, auch eben teilweise durch spontane Beteiligung der Leute. Das hat diesen revolutionären Enthusiasmus wieder ganz neu entfacht. Und jetzt war eigentlich auch die Stimmung endgültig reif, eine soziale Revolution auch durchzusetzen. Und so kommt es dann schließlich eben zu dem Ereignis der Oktoberrevolution. Vielleicht wirst du dann auch auf die Oktoberrevolution selber, wie die abgelaufen ist, auch näher was dazu sagen. Etwas ist noch vielleicht gar nicht so unbedingt wahnsinnig wichtig, aber doch interessant zu erwähnen, dass dann noch nach der Oktoberrevolution trotzdem noch die Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung stattfindet. Das war eine ganz alte Forderung von Liberalen, Sozialdemokraten, aber auch mit von den Bolschewiki immer getragen. Und im Prinzip kann man sagen, sie hatten zwar jetzt faktisch die Macht im Lande, aber hatten das selber gefordert, obwohl sie es jetzt nicht mehr brauchten, aber haben es dann doch noch irgendwie, sonst um ihr Gesicht zu wahren, halt doch noch durchgezogen. Und das Wahlergebnis ist wirklich ganz, ganz bemerkenswert, weil es im Grunde genommen ein niederschmetterndes Ergebnis gewesen ist für die Bolschewiki, die insgesamt etwa so 15% nur erreicht haben. Und die eindeutigen Wahlsieger waren die Sozialrevolutionäre. Wie gesagt, ich werde da auch gleich erzählen, wer das war. Aber in der Sitzverteilung ist das ganz eindeutig, dass die Partei der Sozialrevolutionäre zusammen 399 Stimmen erhalten hat. Und die Bolschewiki im Gegensatz dazu 108 Sitze und die Bolschewiki gerade mal 168, also nicht einmal die Hälfte davon. Und alle anderen Gruppierungen eigentlich unter ferner liefen. Also dann zeigt sich auch, wie gering die Basis der Bolschewiki insgesamt in Russland war. Wenn man sich die Wahlergebnisse in Teilen anguckt, in Regionen, sieht man eben auch, dass sie schon ihre Basis in der Arbeiterschaft hatten, in Industriestädten und Zentren hatten in Moskau, in Petrograd, wo sie dann teilweise schon über 50% bekamen. Diese verfassungsgebende Nationalversammlung ist einmal zusammengetreten und dann gleich aufgelöst worden. Und das ist ja auch nur eine Anekdote halt, aber dass derjenige, der sie praktisch aufgelöst hat, halt hinging und sagte, ihr könnt nach Hause gehen, dass dieser Mensch eben auch ein Anarchist war. Aber das war wohl nur zufällig, kann ich ja gleich noch erzählen. Genau. Ja, gut, und dann im Jahr 1918 ist das, es ist aber eben das auch wieder Interessante, dass obwohl jetzt offiziell durch die Oktoberrevolution die Doppelherrschaft beseitigt ist, wird etwas etabliert, das sie im Prinzip wiederherstellt. Denn an die Stelle der provisorischen Regierung tritt der Rat der Volkskommissare und es ist im Prinzip nur dem Namen nach etwas anderes als die institutionelle Regierung, die wir vorher hatten. Diese Volkskommissariate sind faktisch Ministerien, die auch in Ermangelung eines eigenen Beamtenstabes oder so schlicht und ergreifend den überwiegenden Teil der ursprünglichen Ministerialbeamten alles übernehmen, einschließlich Polizei und so weiter, nur dass jetzt eben an der Spitze die bolschewistische Partei sitzt. Und sich insofern inhaltlich praktisch nichts geändert hat. Etwas später kommt es dann zu einer ganz kurzen Koalitionsregierung mit der Partei der linken Sozialrevolutionäre, die dann wieder ausscheiden aus Protest gegen den Frieden von Brest-Litowsk. Das ist ein ganz einschneidendes Ereignis, gerade für die Linken in Russland, überhaupt in Europa, in der Welt. Etwas, was ein großes Entsetzen auslöste. Das war eben ein separater Friedensvertrag zwischen dem jetzt bolschewistischen Russland und Deutschland und Österreich, in dem verschiedene Gebiete abgetreten wurden an Deutschland, an Österreich, also vor allem an Österreich, große Teile der Ukraine, mit der Folge, dass auch sofort deutsch-österreichische Truppen dort einmarschierten, das Land besetzten und natürlich dort auch sämtliche revolutionären Errungenschaften, die es dort gab auf dem Land, in den Städten natürlich auch, sofort wieder wegwischten. Was also wirklich ein Schock auslöste in der Linken. Denn die klassische linke sozialistische Forderung war, aus dem Weltkrieg einen internationalen Bürgerkrieg zu machen. Das heißt, die Vorstellung war, die Soldaten verbrüdern sich an der Front und machen dann wirklich gemeinsam eine Weltrevolution. Das war diese Grundidee schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich denke, wenn man sich das genau anguckt, muss zumindest für die Zeitgenossen damals die Situation sehr reif dafür gewirkt haben. Wirklich nicht als eine naive Vorstellung, sondern als eine sehr, sehr realistische. Wann, wenn nicht jetzt, so ungefähr. Ja? Und jetzt machen eben diese neuen Machthaber einen Separatfrieden, in dem sie ja nicht nur die Gebiete, die sie abtreten, verraten, sondern eben zum Beispiel auch die deutschen und österreichischen Genossen in den Ländern, die ja eben auch ihre Regierung stürzen wollten. Zumindest hat man das ja so gesehen und so daran geglaubt. Dann muss ich jetzt hier ein bisschen blättern und komme dann jetzt zu den, was ist das ganz nach hinten gerutscht, zu den Protagonisten, bevor ich jetzt zu den explizit linken Gruppen, jetzt ist das ganz verschwunden hier, komme, wollte ich eben auch ganz kurz darstellen, was wir überhaupt für Parteien, Organisationen, Bewegungen und so weiter zu dieser Zeit haben. Eine Folge der Februarrevolution war ja vor allem, dass jetzt Versammlungsfreiheit herrschte und Organisationsfreiheit herrschte und jetzt Parteien, Organisationen, Gewerkschaften ganz extrem aufblühen. Und es ist ein fast unübersehbarer Wust in der Masse von verschiedenen Organisationen. Hier kann man wirklich nur so die größten und wichtigsten kurz nennen. Auf der einen Seite haben wir die beiden sozialdemokratischen Parteien, die Menschewiki und die Bolschewiki, die, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt schon formell auch zwei Parteien sind, ja, die aber lange Zeit noch offiziell eine sozialdemokratische Partei waren, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, die nun aber eben in zwei Flügel aufgespalten, wobei man eben sagen kann, dass die Menschewiki schon eher gemäßigtere Positionen hatten, vergleichbar vielleicht zu den damaligen Sozialdemokraten auch in Deutschland. Aber das stimmt eben im Detail auch wieder nicht. Es hat durchaus auch sehr, sehr, sehr linke, engagierte Flügel, kann man auch sagen, innerhalb der Menschewiki wiedergegeben. Auf der anderen Seite eben die Bolschewiki, die tendenziell eben schon eher revolutionärer waren. Vor allem aber ein wichtiger Unterschied ist schon, hierarchisch strukturiert waren beide, das ist klar, dass aber die Bolschewiki eben nach Lenins Vorstellung, nach Lenins Idee, diese Partei, sogenannte Partei neuen Typs darstellte, mit einer ganz straffen Hierarchie, einer ganz zentralistischen Hierarchie, der sogenannte demokratische Zentralismus, mit eben dieser typischen Kaderstruktur, einer Befehlsstruktur von oben nach unten. Das heißt, dass eben ein Kader einen Befehl ausführt, eine Anordnung ausführt, ohne sie zu hinterfragen zu haben. Und dass es eine Partei von sogenannten Berufsrevolutionären ist. Das heißt, dass man nicht einfach so eintreten kann, auch nicht als Arbeiter. Später gab es mal eine kurze Phase, wo das möglich war, aber jetzt eben nicht zu diesem Zeitpunkt. Und das wirklich, also das Ideal des Berufsrevolutionärs darstellte, dass man wirklich berufsmäßig für diese Partei arbeitet. Das heißt, dass man keiner anderen Tätigkeit nachgeht, sondern von der Partei finanziert wird. Sprich von Mitgliedsbeiträgen und, naja, sie haben auch noch auf andere Weise Geld beschafft. Sie war sehr, sehr, sehr straff durchorganisiert. Sie hat, die Bolschewiki haben sehr viel Wert auf Propaganda gelegt und waren für ihre Zeit sehr modern. Die Pravda war zum Beispiel ein ganz wichtiges Instrument. Sie haben es wirklich geschafft, sie regelmäßig dann auch in ganz Russland herauszubringen und waren damit vielen anderen Organisationen meilenweit voraus. Steckt auch das deutsche Geld hinter, das muss man auch sagen, aber da komme ich vielleicht auch noch. Ja, ja. Auf der, praktisch die liberale Partei, man kann es nicht unbedingt so mit der FDP von heute gleichsetzen. Das ist schon, muss man dieser Zeit sehen. Aber im Prinzip schon bürgerlich-liberale Partei waren die sogenannten Kadetten, hat nichts mit Militärs zu tun. Das kommt einfach nur von der Abkürzung KD. Konstitutionelle Demokraten hießen sie. Und auf Russisch Kadetti, und daraus wurde dann im Deutschen Kadetten gemacht. War eben eine Partei, ja, des Bürgertums, nicht unbedingt des Großbürgertums, sondern des intellektuellen Bürgertums. Und die auch in der provisorischen Regierung mit saßen, zeitweise jedenfalls. Insgesamt aber sehr schnell keine große Bedeutung mehr hatten. Auf der ganz rechten Seite haben wir dann zunächst die sogenannten Oktoberisten, benannt nach dem Oktobermanifest von 1905, das sahen, dass gewisse Freiheiten zugelassen hatte. Das heißt, der Standpunkt dieser Partei war, das, was der Zar damals in diesem Manifest festgesetzt hat, das ist der Zustand, den wir haben wollen. Das heißt, sie wollten im Prinzip den Zaren zurückhaben und keine weiterreichenden republikanischen Rechte oder Demokratie oder sowas großartig haben. Und ja, dann haben wir noch ausgemachte Monarchisten und bis hin zu, ja, kann man schon sagen, so präfaschistische Organisationen, die vor allem auch dann später im Bürgerkrieg sehr stark auf sich aufmerksam machten durch antisemitische Pogrome und die da wirklich nicht zimperlich waren. Wieder zurück auf die Linke haben wir dann eben, ja, eigentlich die große russische Partei oder Bewegung überhaupt, die man heute, glaube ich, so kaum noch kennt. Das sind eben die Sozialrevolutionäre. Da darf man sich von dem Namen selber nicht unbedingt so in die Irre führen lassen. Dieser Name ist vor allem, drückt ihr Traditionsbewusstsein aus. Sie berufen sich auf die Tradition der Revolutionäre des 19. Jahrhunderts, die für sie sehr legendär waren, das, worauf man stolz war, die eigene Geschichte, sind aber zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon in 3, 4 Flügel zerstritten und die Gemäßigten und Rechten dieser Partei sind eigentlich schon längst nicht mehr wirklich revolutionär gesinnt, sondern wollen auch eigentlich eine Art Demokratie nach westlichem Vorbild, so ganz grob gesagt, ja. Es ist eine Partei, die eigentlich auch die große Konkurrenz erst einmal war gegen die Bolschewiki. Aber hier zeigte sich eben auch die Schwäche der Sozialrevolutionäre, beziehungsweise die Modernität der Bolschewiki und die Rückständigkeit der Sozialrevolutionäre. Diese waren traditionell geheimbündlerisch organisiert. Auch mit einer Art Berufsrevolutionär, aber eher so im Untergrund tätig. Das war eben auch ihre Tradition. Ein ganz wichtiger Apparat dieser Partei war eben auch ihre Kampforganisation, die jahrzehntelang Attentate organisiert hat, Bombenanschläge, ja, viele Minister und Polizeichefs und so weiter hat umbringen lassen. Und ein Zaren haben sie auch geschafft. Das darf man nicht unterschlagen. Ein Zar. Das ist und mit die ein ja teilweise schon fast in ihrem Pathos sowas fast religiöse Züge hatten. Ich habe mal gelesen, etwas, das ganz bemerkenswert, die Gruppe der Sozialrevolutionäre, die damals den Zaren umgebracht hatte, schreiben dann, einen Tag darauf, einen Brief an dessen Sohn, der jetzt seinen Nachfolger antritt, in dem sie ihm in einer unglaublichen Realitätsfremdheit erklären, warum sie seinen Vater umgebracht haben, dass er das verstehen muss, das war nötig, um Reformen durchzusetzen und dass sie hoffen, dass er jetzt durch diese Tat auch zur Vernunft kommt und die von ihnen geforderten Reformen durchführt. Und dieser Zar ist dann eigentlich einer der reaktionärsten und brutalsten Herrscher überhaupt geworden, der gerade eben dann die revolutionäre Bewegung dieser Zeit versucht hat, mit Stumpf und Stiel auszurotten, kann man schon so sagen, mit äußerster Härte und Brutalität vorgegangen ist. Und für weil 20 Jahre dann lag dann auch die revolutionäre Bewegung da nieder. Das nochmal als Beispiel. 1917 spalten sich nun endgültig die Sozialrevolutionäre in mehrere Parteien auf, wobei die größte immer noch eben die sogenannten Zentralisten bleiben, also die Gemäßigten, die schon eher so eine Art sozialdemokratische Tendenz aufweisen. Und auf der linken Seite entsteht eben die Partei der linken Sozialrevolutionäre, die zentralen linken, ich sag mal so jetzt, linken Forderungen vertreten. Das heißt eben sofortiger Übergang zum Kommunismus, das Land den Bauern, die Fabriken den Arbeitern und natürlich eben für diesen Plan des internationalen Bürgerkriegs, der internationalen Weltrevolution eintraten, statt eben dieses Separatfriedens. Und die eben für einige Monate in einer Koalitionsregierung mit den Bolschewiki steckten. Und dabei auch durchaus Schlüsselressorts, wie zum Beispiel das Justizministerium innehatten, wo es zu ganz eigenartigen Konflikten kam zwischen dem Volkskommissar für Justiz, Isaac Steinberg, und der CK, also der neu gegründeten Geheimpolizei, weil er immer wieder versucht hat, ihnen zu verbieten, das zu tun, was sie getan haben, was wir dann im Einzelnen jetzt noch hören werden, aber jedenfalls den Terror, auch durchaus gegen andere linke Gruppierungen. Und diese Partei der linken Sozialrevolutionäre verlässt eben aus Protest gegen diesen Separatfrieden vom 15. März 1918 die Koalition. Und wenig später kommt es im Juli 1918 dann sogar zum Aufstand der Sozialrevolutionäre, der linken Sozialrevolutionäre gegen die bolschewistische Regierung, der nach teilweise recht heftigen Gefechten scheitert. Ja, und jetzt habe ich natürlich die Anarchisten noch gar nicht erwähnt, aber das wird ja dann extra nochmal kommen. Was, wenn ich so von Protagonisten spreche, vielleicht doch auch nochmal zu erwähnen ist, aber naja, habe ich eigentlich schon angesprochen. Aber also wie gesagt, die wichtigste Gruppe, soziale Schicht, Klasse, wenn das so sagen kann, ist noch eine andere Frage, in Russland ist erstmal das Bauerntum. Und hier muss man sich eben trotz teilweise sehr großer Gegensätze vor Augen halten, dass es sich doch in der Masse um sehr, sehr arme Bauern handelt, mit sehr wenigen Mitteln. Verbindung zum städtischen Proletariat ist noch sehr frisch und eng und familiär. Man muss sich vorstellen, dass im Grunde genommen haben wir jetzt zu diesem Zeitpunkt die erste Generation von Arbeitern, die wirklich in der Stadt auch aufgewachsen sind. Vorher war typisch, es ist ja noch ganz frisch, wenige Jahrzehnte hat überhaupt eine Industrialisierung angefangen, war es typisch, dass man nur saisonal in der Stadt gearbeitet hatte, aber zum Beispiel zur Ernte wieder aufs Dorf zurückfuhr, um bei der Ernte zu helfen. Und dass jetzt auch überhaupt erst in Massen auch Frauen und Familien in der Stadt zu finden sind, also in der Arbeiterschaft zu finden sind. Vorher war es doch eigentlich typisch in solchen Mietskasernen, dass dort nur eben die Männer, die dort gearbeitet haben, auch gewohnt haben. Das fängt jetzt also erst an und die Verbindung zum Dorf ist immer noch sehr stark. Und es hat sich eigentlich, oder es beginnt auch erst so etwas wie eine eigene Arbeiterkultur zu entstehen. Eine relativ wichtige Schicht ist die sogenannte Intelligenzia, die eine ganz eigentümliche Rolle in Russland spielt, vor allem deshalb, weil es kaum erstmal so etwas wie ein Bürgertum gegeben hat, das sich jetzt auch eigentlich erst so herauskristallisiert, herausbildet und nicht annähernd die Rolle spielen konnte, die Bürgertum in Westeuropa gespielt hat. Diese Rolle hat, wenn, dann überhaupt eher diese sogenannte Intelligenz, ja die Intelligenzschicht, übernommen. Und die aber eben auch teilweise eben sehr wichtig sind für die revolutionären Organisationen, Parteien, in denen sie eben teilweise eben auch führende Rollen spielen. Man muss sich zum Beispiel auch vor Augen halten, dass die Führungsgrade der Bolschewiki in den Ausnahmefällen Arbeiter sind. Wirklich in den seltenen Ausnahmefällen. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Zeitpunkt das genau war, aber bis Beginn der 20er Jahre im damaligen Zentralkomitee, glaube ich, war Schliapnikow der einzige überhaupt, der seiner Herkunft nach Arbeiter gewesen ist. Und Lenin zum Beispiel war ja auch eben als gelernter Rechtsanwalt eben auch Angehöriger dieser Intelligenzschicht. Gut, und ein wichtiger Faktor auch eben später für den Verlauf des Bürgerkrieges sind die ganz unterschiedlichen Nationalitäten und nationale Bewegungen, separatistische Bewegungen, die eben auch ein wichtiger Faktor sind, weil sie auch ein eigenständiges Streben haben. Es gibt auch natürlich Opposition innerhalb der Bolschewiki. Hier gibt es auch linke Strömungen, die teilweise überhaupt nicht einverstanden waren, auch mit dem Separatfrieden, überhaupt nicht einverstanden waren mit der Politik, die nun von den Bolschewiki betrieben wird, die sehr dogmatisch und undemokratisch ist. Um das mal verkürzt zu sagen, kann man später vielleicht nochmal drauf eingehen. Eine der ersten Gruppen, die sich so auch bilden, sind die sogenannten linken Kommunisten, die entstehen so in der, oder die bestehen im Zeitraum so Frühjahr bis Sommer 1918, bringen eine eigene Zeitschrift heraus. Ich glaube, Kommunist hieß die einfach, ja. Und geben vor allem Anstoßnahmen eben an dem Separatfrieden, aber auch in Opposition standen zur leninschen Innenpolitik. Und der Schwerpunkt war vor allem die Moskauer Parteiorganisation, was auch insofern natürlich ein wichtiger Faktor ist, als dass das nicht nur eine sehr, sehr große Stadt ist, sondern später ja auch wieder Hauptstadt wird. Vorher haben wir Petrograd als Hauptstadt, dann wird Moskau wieder Hauptstadt. Tja, jetzt vielleicht die einzelnen Leute will ich da nicht auflisten. Und ein wichtiger Punkt war, das war ein großer Streitpunkt auch zwischen Bolschewiki, zwischen der Regierung und den Linken überhaupt, ob jetzt innerhalb der Bolschewiki oder außerhalb. Muss ich vorstellen, dass es, das werden wir auch im Einzelnen am Beispiel der Anarchisten hören, wirklich eine so, was man sich unter einer Revolution auch irgendwo vorstellt, eben stattfand. Dass eben das jetzt spontan war, ob das organisiert war durch Milizen, es zu Enteignung kam, dass eben Bürgerhäuser, also von reichen Großbürgern Häuser besetzt werden, dass es spontan Enteignungen stattfinden. Und dagegen hat sich Lenin von Anfang an strikt ausgesprochen und nun geht auch die CK gegen sowas ganz rigoros vor. Und es geht eben um das Stoppen der sogenannten spontanen Expropriation, was einfach nur Enteignung heißt. Und die linken Kommunisten, diese Gruppe innerhalb der Bolschewiki, sah es genau umgekehrt. Sie sagten, nein, das darf man nicht stoppen, sondern im Gegenteil, das muss man dann auch vorantreiben, denn das ist die spontane soziale Revolution, die Menschen selber, die Arbeiter und Bauern eben selber machen. Und das ist eben der wichtige Punkt. Also man kann eigentlich sagen, der Streitpunkt war auch irgendwo, ja, es gibt eben diesen Satz, die Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiter selbst sein. Und wie ernst, wie wortwörtlich nimmt man das? Und die Linken innerhalb der Bolschewiki und außerhalb haben das eben, wollten diese Parole wirklich wortwörtlich verwirklicht sehen. Und die Bolschewiki interpretierten das doch etwas anders. Und im Endeffekt war es eben wirklich die Frage, machen wir die Revolution von unten nach oben? Hat die Basis das Sagen? Hat die Arbeiterschaft selbst? Haben die Räte das Sagen? Entscheiden sie, wie Revolution gemacht wird? Wird sie von ihnen gemacht oder wird sie eben von der Partei gemacht? Und das, diese führende Rolle der Partei, ist eben das Zentrale, wofür eigentlich die Bolschewiki kämpften. Es gibt immer wieder verschiedene Oppositionsgruppen, die sich zu Wort melden innerhalb der Bolschewiki. Aber vielleicht noch am wichtigsten zu erwähnen, ist die sogenannte Arbeiteropposition. Und das ist wirklich ganz, ganz, ja, eigentlich schon paradox, wenn man sich vorstellt, dass die Bolschewiki irgendwo doch heute noch irgendwie den Klang haben, die klassische Arbeiterpartei überhaupt zu sein, dass eigentlich die wenigen Arbeiter, die in dieser Partei wirklich waren, dann noch eine Opposition bilden, die dann auch noch per Resolution, ich glaube, des 10. Parteitags insgesamt abgeurteilt wird, wobei sie ganz revolutionäre, also eigentlich die revolutionären Forderungen hatten. Unter den Bolschewiki wurden ganz zentrale Errungenschaften schnell wieder rückgängig gemacht. Wir hatten vorher, das hatte ich vergessen zu erwähnen, weil das ziemlich wichtig ist, die Entwicklung gehabt, dass zum Beispiel in Fabriken sich die sogenannten Fabrikkomitees gebildet haben, die auch eigene Kongresse abgehalten haben. Und die einfach ganz praktisch, man kann sich das, heute nennt man es vielleicht eher Plenum, ja. Es waren also Vollversammlungen, die teilweise täglich, nach Bedarf, aber jedenfalls regelmäßig, mindestens zweimal die Woche in den Fabriken stattfanden, die teilweise vielleicht noch ein Komitee wählten und die Produktion und teilweise auch die Konsumtion organisierten, die teilweise dann im Bürgerkrieg auch die Beschaffung von Lebensmitteln, von Kleidung organisierten, von Brennholz organisierten, die teilweise selber in den Fabriken... Heutzutage auch wieder. Ja, ja, das ist ein bisschen, erinnert das an damals. Eigene Mühlen aufstellten, also Getreidemühlen, ja. Und das war eben eine sehr ja direkt demokratische Institution irgendwo, die von den Bolschewiki wieder abgeschafft wird. An die Stelle tritt dann die Einmannleitung in den Betrieben. Und das heißt, dass hier jemand eingesetzt wird für den Betrieb, der wiederum jetzt in dem umgekehrten Weg von oben nach unten vorschreibt, wie die Produktion in dem Betrieb abzulaufen hat. Dagegen sprach sich die Arbeiteropposition aus, sprach sich dafür aus, dass das Rätemodell wirklich eben streng von unten nach oben organisiert ist, dass die Macht eben unten ist und nicht oben, was mittlerweile schon nicht mehr so war. Und sie wird eben, diese Arbeiteropposition ist durchaus auch eine regelrechte Gefahr auch irgendwo für die Regierung, da sie doch ausspricht, was eine große Basis denkt und empfindet. Und deshalb 1921 auf dem 10. Parteitag wird ihre Position als anarcho-syndikalistische Abweichung verdammt. Und das werden wir auch noch hören, das ist, das als anarcho-syndikalistisch zu beschreiben, ist doch etwas sehr weit. Aber diese Opposition ist ja eine innerparteiliche Opposition, auch innergewerkschaftliche Opposition, existiert doch noch weiter bis tief in die 20er Jahre hinein und hat nochmal einen Höhepunkt zwischen 1925 und 27. Ja, und dieser schon erwähnte Schlepnikow war auch ihr führender Kopf. Wie wollen wir das machen? Wollen wir jetzt schon Pause machen, würde ich fast sagen? Nein, oder? Wie ist es bei euch? Oder gibt es erstmal irgendwelche Fragen? Ja, das können wir vielleicht, vielleicht noch. Gibt es dazu jetzt, sind da jetzt Fragen aufgetaucht? Ja, was mich interessieren würde, ist, inwieweit das halt auf ganz Russland ausgedehnt war. Ob das jetzt die großen Städte umfasst. Ja, also die Oktoberrevolution selber ist eigentlich erstmal in St. Petersburg und in Moskau eigentlich vollzogen worden und hat sich dann dank auch der Anarchisten halt ausgebreitet bis nach Sibirien eigentlich. Also ein Großteil des Territoriums dann wirklich unter Sowjetherrschaft war. Und dann kam es aber dann auch zum Bürgerkrieg, wo es dann eigentlich ein ständiges Hin und Her kam. Also viele, gerade die Ukraine, die war halt ein ständiges Wechsel von den Weißen halt, die gegen die Roten gekämpft haben, zwischen den Anarchisten, die Machno-Bewegung, da kommen wir auch noch zu, genauso in Sibirien. Also bis es sich endgültig gefestigt hat, verging eigentlich ein paar Jahre. Also 1921, so mit der Einführung der neuen ökonomischen Politik, kann man sagen, dass die bolschewistische Partei, oder gerade auch nach der Niederschlagung des Kronstädter Aufstands, dass sich die Bolschewisten halt auch durchgesetzt haben, mithilfe der blutigen Verfolgung halt der Oppositionellen. Ja, vielleicht das mit Roten und Weißen muss man vielleicht auch mal kurz erklären. Ja, Auslöser ist ja dabei eigentlich die Entwaffnung der tschechoslowakischen Legion. Was eine ganz, ganz kuriose Sache war, die ja ursprünglich zu Österreich noch gehörten und sich als Folge dieses Weltkrieges ja noch auf russischem Territorium befanden und die eigentlich dann, glaube ich, über den Fernosten verschifft werden sollten nach Hause. Wie viele waren das? 40.000 oder so? Ja, es waren eine ganze Menge, aber ich glaube, es waren mehr als 40.000. Ja, noch mehr. Die Zahl nicht mehr so im Kopf. Auf jeden Fall, die haben dann... Die sollten entwaffnet werden, wahrscheinlich wären sie sonst wirklich friedlich nach Hause gefahren. Aber da haben sie sich dann zur Wehr gesetzt und einen Widerstand losgebrochen und das hat eine Kettenreaktion im Grunde ausgelöst. Und du dazu jetzt weitermachst. Ja, jetzt sind wir schon in die Problematik des Bürgerkrieges reingeraten, ist durch diese Frage. Aber, die Oktoberrevolution fand halt erstmal in Petersburg statt. Dort war sie auch relativ unblutig, da gab es glaube ich 5 Tote oder 4 Tote. War eigentlich nur diese Erstürmung des Winterpalais da. Und damit war eigentlich die Revolution, also hat man die 2 Bahnhöfe besetzt, die es zu der Zeit gab, dann auch das zentrale Telegrafenamt. Und abends um 22 Uhr noch was hat sich dann schon der zweite Sowjetkongress zusammengefunden und hat eigentlich dann de facto die Oktoberrevolution den Umsturz nochmal legitimiert. Ja, das war eigentlich, und dann in Moskau selber ging es ein paar Tage, da waren die Kämpfe ein bisschen heftiger, da gab es auch mehrere Tote, ich glaube 400 Tote oder so, aber mit Petersburg und Moskau war eigentlich, das war eigentlich die Oktoberrevolution, ne? Also eigentlich sehr unspektakulär in dem Sinne, weil die Revolution, wie wir ja schon gehört haben, eigentlich schon im Februar einsetzte mit diesen ganzen Landenteignungen, wo auch die ganzen Soldaten desertierten, die zum großen Teil aus der Bauernschaft kamen und einfach nach Hause wollten, um halt, wenn es jetzt das Land aufgeteilt wird, wollten natürlich alle ihr Stück mithaben. Ne? Und das war so dass die Soldaten dann auch diese Revolution aufs Land getragen haben. Ne? Und in der Ukraine war es extrem, da haben sich ja dann die ganzen Bauern da auch der Machno-Bewegung angeschlossen oder ein Großteil der Bauern. Und andererseits haben sich dann aber auch gerade in der Ukraine und in Sibirien halt diese ja, Offiziere, hauptsächlich Offiziere und ehemaligen Generale gesammelt, um dann und dann halt den Bürgerkrieg, naja, angefangen kann man ja auch, aber es kam halt dann zum Bürgerkrieg. Also, ja, also und das hat ein paar Jahre gedauert. Das Vorhaben halt einer ja, Konterrevolution. Ja. Aber es ist eben kein, man darf es eben nicht so schwarz-weiß sehen oder schwarz-weiß-rot, ja? Ja. Sondern auch gerade das Lager der sogenannten Weißen ist sehr, sehr heterogen. Da haben wir einmal wirklich eine teilweise eben straff organisierte, sehr reaktionär ausgerichtete Armee unter zum Beispiel Kolchak, Admiral Kolchak in Sibirien. Diese Kosaken, also die waren sehr traditionell und zarentreu, weil die hatten unter dem Zaren immer ihre Privilegien. Das war ja ursprünglich halt so eine Grenzarmee, die Grenze bewacht haben, gerade in der Ukraine. Und die waren halt sehr zarentreu und die haben sich auch für den Zaren wieder eingesetzt. Also sie waren eigentlich die reaktionärsten Gruppen innerhalb dieser weißen Bewegung. Ja, Militär sowieso dann, die weißen Offiziere oder Offiziere, Generalstab dann halt. Ne? Und aber auch zu den Weißen wurden dann auch teilweise Sozialrevolutionäre gezählt. Also die hatten auch teilweise an Koalitionen eingegangen, also mit den Weißen. Also man hatte dann in Ufa zum Beispiel, das ist eine Stadt in Sibirien, hatte man so ein Gegenregierung des UFA-Direktoriums. Ja, eine Gegenregierung gegen die Bolschewiki gebildet, wo halt nicht nur also jetzt Reaktionäre, sondern auch wirklich Sozialrevolutionäre beteiligt waren. Oder auch in anderen Gebieten gab es dann ja diese sogenannte grüne Bewegung, das waren also auch eine Bauernbewegung eigentlich, und denen es eigentlich umging halt das Land den Bauern, also Vertreibung der Großgrundbesitzer, das ging dann teilweise aber auch recht blutig ab, die wurden dann teilweise erschlagen, weggejagt und so. Ja, und die haben sich eben teilweise bewaffnet und hatten eigene Milizen aufgestellt und haben abwechselnd, sie haben praktisch für sich selber gekämpft und abwechselnd mal gegen die Roten, mal gegen die Weißen. Ja, und natürlich eben noch, wir haben also einmal dieses den europäisch-russischen Teil, das ist eben das Kerngebiet, das eigentlich, was dann auch als 1918 gegründet wird als Staat, als eben RSFSR, Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik, das ist eben dieses Kerngebiet, was wirklich wo ein Staat funktioniert, an dessen Spitze eben die Bolschewiki, die bolschewistische Regierung steht. Und drumherum haben wir sehr, sehr unterschiedliche Situationen, die auch stark wechseln. Und natürlich ganz an der Peripherie fällt eigentlich erstmal alles ab. Wir haben, so wie wir es eigentlich jetzt wieder erlebt hatten, als die Sowjetunion auseinanderbrach, dass praktisch alle Teile, die nicht mehrheitlich russischsprachig waren, russisch dominiert waren, eigene Staaten bilden. Georgien, Armenien, Finnland, Polen ganz früh natürlich, bilden eigene Staaten und sind auch erstmal ganz weg. Das dauert ziemlich lange im Laufe des Bürgerkriegs, eigentlich erst am Ende. Ja. Selbst Sibirien hat sich ja während des Bürgerkriegs, die haben sich auch... es gab ja die fernöstliche Republik. Ja, die haben sich ja auch unabhängig... 6. April 1920. Zentralregierung und diese Zentral, also Moskau und Petersburg, dann, es war eigentlich nicht so ein großes Territorium, aber es war das zentrale Territorium, also auch klimatisch im Vorteil und vor allen Dingen von der Industrie. Dort waren halt Rüstungsindustrie, die ganzen eisenverarbeitenden Industrie da, also diese Tula und so, wo ja heute immer noch die Samoware gemacht werden und so. Das waren so richtige zentrale Schwerpunkte, also worauf die Bolschewisten sich auch stützen konnte, weil es da eine Arbeiterschaft gab und da gab es halt auch diese Produktion einfach, die halt zu dem Zeitpunkt gerade für den Bürgerkrieg existenziell war, halt durch die Rüstungsindustrie. Ja, da komme ich ja dann gleich zu. Ja, und die waren da auch jetzt nun mehr Arbeiter drin oder waren das auch mehr so Studenten und so? Also die Anarchisten, kann man eigentlich sagen, das ist ein Problem, also worauf ich jetzt auch gestoßen bin während meiner Forschung und so, dass es halt dort keine Parteistrukturen gab, dass man also sehr schwer eigentlich die soziale Basis analysieren kann, also woher kamen die eigentlich. Da gibt es eigentlich nur so ein... das ist aber schon in Berlin 1923 herausgegeben worden, so eine Auflistung von 183 Anarchisten waren das. Das hieß dann die Verfolgung, wo man die Verfolgung in der Sowjetunion halt dokumentiert hat, wo man dann die einzelnen Anarchisten aufgelistet hat und auch die Herkunft, soweit man es wusste. Und da kann man eigentlich sagen, dass ein Großteil wirklich aus der Arbeiterschaft kam, also bei den Anarchisten. Also auch gerade die Kronstädter Matrosen, wo wir auch noch zukommen, da waren halt sehr starke anarchistische Tendenzen, das waren halt Matrosen, das waren Mechaniker, die dort auf den Schiffen dort gearbeitet haben, also im Gegensatz zu den Bolschewiki kann man sagen, dass sie eher, also gerade die Anarcho-Syndikalisten, bei den anderen sieht es etwas anders aus in der Partei, dann komme ich dann gleich noch zu. Ja, aber schon die Anarcho-Syndikalisten haben auf jeden Fall, denke ich, hauptsächlich sich aus Arbeitern rekrutiert. Ja. Und die haben erst mal die Revolution vorbehaltlos unterstützt. Die Oktoberrevolution? Ja, oder erst mal. Oder wie Balsen. Achso. Also mit sehr zwiespältigen Gefühlen. Also man hat zwar gesagt, ja, wir gehen mit den Bolschewiki, weil wir erstmal die Revolution, also so nach dem Motto, getrennt gehen, aber gemeinsam schlagen erstmal. Und nach der Oktoberrevolution war es, also man hat auch schon vorher immer gewarnt davor, also gerade nachdem sich dann direkt da auf dem, an dem gleichen Abend da dieser Rat der Volkskommissare gebildet hat, hat man direkt gesagt, was soll das? Oder gerade die Anarchisten haben sich direkt dagegen ausgesprochen, weil es eigentlich klar wurde, dass dann wieder so eine neue Regierung eigentlich entstand und die Anarchisten eigentlich durchweg durch alle Richtungen, also diese ganzen Richtungen innerhalb der anarchistischen Bewegung, wo ich dann auch noch komme, waren eigentlich der Meinung, ja, da fing es eigentlich an, in Opposition zu den Bolschewiki auch zu gehen. Also nicht nur vorher, theoretisch schon auf dem Papier, also in den Zeitungen wurde immer schon gewarnt davor, aber dann nachher auch nach der Oktoberrevolution kam es dann eigentlich zur Konfrontation direkt mit den Bolschewisten. Gut, ja, dann starte doch mal. Oder gibt es, wenn es noch sonst Verständnisfragen gibt, sonst leg doch mal los. Also ich wollte jetzt eigentlich nochmal anfangen mit einem kurzen Überblick, um nochmal diese verschiedenen Richtungen, die es halt innerhalb der anarchistischen Bewegung in Russland gab, darzustellen, also ganz kurz im Überblick. Die anarchistische Bewegung hat sich erstmal formiert, sagen wir mal so, außerhalb Russlands im Exil, hauptsächlich in England, also in London, hauptsächlich, wo der Kropotkin gelebt hat und gewirkt hat. Und in Schweiz und in der Schweiz und wo war noch? Also auf jeden Fall im, nicht innerhalb Russlands, sondern in der Jahrhundertwende im Exil außerhalb Russlands. Dann kam es 1905 zu der ersten sogenannten russischen Revolution, wo die Anarchisten dann eigentlich einen regen Zulauf hatten und wo sie sich dann auch erstmals in Russland selbst etabliert haben. Also es entstanden dann zahlreiche Gruppen in Russland, hauptsächlich allerdings nicht in den in den Hauptstädten, also wie Petersburg und Petrograd, sondern halt in den Peripherieräumen eigentlich. Also in der Ukraine vor allen Dingen sehr stark, dann in den polnischen Gebieten. Bialystok, ja, zum Beispiel ist auch ein großes Industriezentrum. Ja, gewesen. Also das war auch, die erste, wo sich die erste Gruppe gebildet hat, das war 1903. Und da hat sich die anarchistische Bewegung hauptsächlich rekrutiert aus Facharbeitern, aus gerade auch in den polnischen Gebieten, aus jüdischen Kleinarbeitern und ja, und in der Ukraine, da waren auch sehr viele jüdische, also Juden, die sich der anarchistischen Bewegung angeschlossen haben, weil die ja nicht nur durch die soziale Diskriminierung, sondern auch noch durch die nationale, das hat wohl auch sehr stark dazu mit beigetragen, also die waren eigentlich doppelt verfolgt sozusagen, gerade in Russland, wo auch dieses Pogrom als Wort eigentlich herkam. Also ihre ersten Judenverfolgungen waren ja leider in Russland. Und ja, die haben sich dort halt zusammengeschlossen. Ja, man muss dazu erwähnen, dass wirklich leider Gottes, also der Antisemitismus in Russland leider stark verbreitet war und ist, ja, gerade auch eben in der Ukraine, was eben eine, ja, natürlich eine starke Diskriminierung von Juden bewirkt hat. Und was man eben auch noch sich vergegenwärtigen muss, dass wirklich sie damals jiddischsprachig waren. Das ist eben ganz interessant, es gibt einen ganzen eigenen Wust von anarchistischen, anarchosyndikalistischen Publikationen in Jiddisch. Mit einem hebräischen Alphabet geschrieben. Ich glaube, das ist noch gar nicht richtig aufgearbeitet worden. Immer so am Rande erwähnt. Und in Georgien haben sie sich auch sehr stark. Ja, Georgien war auch stark. Okay. Nach der Niederschlagung der Revolution von 1905 setzte dann eigentlich so eine Zerfallserscheinung der anarchistischen Bewegung in Russland ein, durch die sogenannte Reaktion. Also man hat dort regelrecht Standgerichte abgehalten und es wurden halt eine Großzahl der Revolutionäre einfach standrechtlich erschossen. Oder halt sie gingen ins Exil, wieder ins Ausland. Also das kann man sagen, ab 1907 war eigentlich dann so eine Zerfallserscheinung der anarchistischen Bewegung auch in Russland zu verzeichnen. Wobei dann diese anarchistische Bewegung das auch selbst teilweise hervorgerufen hatte, weil sie hat sich hauptsächlich halt auf terroristische Aktionen dort eigentlich beschränkt. Was allerdings jetzt nicht nur rein ein Phänomen der Anarchisten war zu der Zeit, sondern generell also auch der Bolschewiki und auch der Sozialrevolutionäre. Ja, vielleicht ganz kurz, man muss eben sehen, in dieser Zeit war es praktisch überhaupt nicht möglich, sich in irgendeiner Weise offen politisch zu betätigen. Und deshalb war eigentlich fast nichts anderes möglich, als im Untergrund zu arbeiten natürlich. Und der Terror, terroristische Maßnahmen war sozusagen das Mittel der Wahl für alle. Also ich habe jetzt hier eine Zahl gefunden, die hat ein russischer Historiker, also jetzt der jetzt noch lebt, also ist jetzt keine sowjetischen Zahlen, der hat halt geschrieben, dass im Frühjahr 1907 im Zarenreich 225 aktive Gruppen bestanden, in 108 Städten mit etwa 7000 aktiven Anhängern. Also es war so einfach eine zahlenmäßig eher geringere Bewegung. Und diese Bewegung spaltete sich dann nochmal auf in diese Richtung, die ich jetzt noch kurz ansprechen werde. Einmal halt in die Anarcho-Individualisten, die sich hauptsächlich um einen Moskauer Philosophieprofessoren gruppierten. Das war, er war auch Jurist, das war der Alexei Alexejewitsch Bararoi. Der hatte am 5. April 1906 in dem Moskauer Historischen Museum einen skandalösen Vortrag gehalten mit dem Titel über die gesellschaftlichen Ideale der modernen Menschheit, Liberalismus, Sozialismus und Anarchismus. Und in diesem Vortrag hat er sich halt sehr stark für den Anarcho-Individualismus eingesetzt und ihn auch eigentlich bekannt oder bekannter gemacht in Russland. Und kann man dazu sagen, dass 1907 auch zum Beispiel die erste russische Übersetzung von dem Buch, Moment, der, na, wie heißt denn dieses bekannte Buch? Ach, Max Stirner, ja. Ach so. Max Stirner. Das erschien also 1907 erstmals in deutscher Sprache, also das war eigentlich relativ spät. Der Einzige und sein Eigentum. Genau, das Standardwerk der Anarcho-Individualisten. So, dann gab es innerhalb der russischen Anarchisten, so, dann gab es innerhalb also dieser Bewegung noch den sogenannten mystischen Anarchismus. Das waren also zahlreiche bekannte und auch unbekannte Schriftsteller, wie zum Beispiel Alexander Blok, der vielleicht bekannt ist. Brüssow, so ein Bauerndichter, der auch noch bekannt ist. Iwan Bunin zu seiner Anfangszeit. Also die bekannten sich alle zum mystischen Anarchismus. War so eigentlich auch eine Bewegung des Anarcho-Individualismus. Also es war eine Verbindung zwischen Anarcho-Individualismus mit dem Symbolismus dieser Zeit. Also, aber das beschränkte sich hauptsächlich auf die Petersburger Boheme. Also es waren auch eher die Intellektuellen, die sich dort zusammengeschlossen hatten. Die hatten dann auch drei Almanache herausgegeben, die hießen die Fackeln und eine Aufsatzsammlung Weiße Nächte, also in Anspielung an die Weißen Nächte in Petersburg. Und dann gab es halt die Anarcho-Syndikalisten, die sich erstmals 1903, glaube ich, war es, in Odessa, also auch wieder nicht in Moskau oder Petersburg, sondern in Odessa, also in der ukrainischen Hafenstadt, gebildet hatte. Und das war hauptsächlich ein Jurastudent und ehemaliger Sozialdemokrat, der ein gewisser Daniil Kirilowski mit seinem Pseudonym Novomirski, also Neue Welt. Und der hatte halt in Paris studiert und hat dort wohl Kontakte aufgenommen zu den französischen Syndikalisten und hat diese Ideen dann praktisch in Odessa weitergetragen und da kam es dann eigentlich zur ersten Bildung der südrussischen Gruppe der Anarcho-Syndikalisten. Wobei dann einige sagen auch, dass dieser Begriff Anarcho-Syndikalisten eigentlich also seine Schöpfung ist und das aus dem Ukrainischen eigentlich kommt. Also weil die französischen Syndikalisten sich nie als Anarcho-Syndikalisten bezeichnet haben, sondern immer nur als Syndikalisten und revolutionäre Syndikalisten. Und die Anarcho-Syndikalisten in Russland haben sich halt als Anarcho-Syndikalisten bezeichnet, um sich gegenüber dieser anderen Hauptströmung der Anarcho-Kommunisten abzugrenzen. So, und dieser Novomirski hatte zum Beispiel hier am 29. November 1906 die Filiale der Petersburger Handelsbank in Odessa ausgeraubt und hat damit 60.000 Rubel erbeutet und hat damit die erste anarcho-syndikalistische Zeitung finanziert in Russland. Ja, also ist dann mal hier so ein schönes Schicksal hier, der wurde dann natürlich verhaftet, wurde zur Zwangsarbeit verurteilt, dann gelang ihm die Flucht aus Irkutsk, also aus Sibirien, ist dann in die Vereinigten Staaten gegangen. Gerade die Vereinigten Staaten, also gerade New York und Chicago, wurde dann eigentlich zum Zentrum der russischen Anarchisten. Also gerade New York haben sich ungefähr 11.000 russische Anarchisten gesammelt innerhalb dieser Bewegung der Industrial Workers of the World. Ja, ja. IWW, ne? Okay. IWW, die Wobblies. Genau. Und die haben auch in New York dann eine Zeitung rausgegeben, Golos Truda, also die Stimme der Arbeit. Und die hatte immerhin eine Auflagenhöhe, das heißt die Auflagenhöhe weiß ich nicht, aber es waren immer so schätzungsweise 11.000 Mitglieder innerhalb dieser russischen Bewegung, also eine ziemlich große Gruppe eigentlich. Und in Chicago gab es auch eine Tageszeitung, die Golos Raboche war, also die Stimme des Arbeiters. Also zwei russische anarcho-syndikalistische Zeitungen in Amerika. Russischsprachig, darf man Russisch nicht vergessen. Ja. Das ist überhaupt auch typisch, wenn wir mal kurz diesen Schlenker machen wollen für die Arbeiterbewegung zu der Zeit in den USA, dass viele, viele Immigranten, die halt in den USA arbeiten, noch stark in ihrer Muttersprache verhaftet sind und deshalb sich eben entsprechend der Sprachen auch organisieren. Das ist halt auch bei den IWW, gab es dann eben genauso auch italienischsprachige Gruppen und polnischsprachige Gruppen und so weiter. Und dann haben wir eben, oder ich weiß nicht, wolltest du das mit diesem Rausschmiss dann auch jetzt erzählen, oder? Rausschmiss? Naja, wir haben ja dann ja eben zu dem Zeitpunkt in den USA auch eine starke Verfolgung von der Arbeiterbewegung überhaupt, mit der Folge, dass sehr viele sozusagen Gastarbeiter abgeschoben werden in ihre Ursprungsländer. Und was eben 1917 zur Folge hatte, dass jetzt Russen, die in Amerika gearbeitet haben, gelebt haben, dort in der IWW organisiert waren, jetzt in dieses revolutionäre Russland kommen und dort die Ideen und Konzepte und Erfahrungen dieser radikal-revolutionär-syndikalistischen Gewerkschaft mitbringen. Hm. Und ich denke, das hat auch einen nicht unerheblichen Einfluss gehabt auch auf die russische Arbeiterbewegung. Ja, eine kurz noch zu erwähnen, noch ein besonderer Zweig innerhalb des russischen Anarchismus war der sogenannte religiöse Anarchismus. Und zwar wurde der begründet von dem Lev Tolstoi, also einem großen russischen Schriftsteller. Wirklich dem Tolstoi, der Krieg und Frieden geschrieben hat. Ja, genau. Also genau, er hatte halt gerade, ja, ich meine, die Geschichte ist vielleicht bekannt, also er hatte zum Beispiel 1879 sein Hauptwerk, also sein politisches Hauptwerk geschrieben, Kirche und Staat. Und da hat er also ganz konsequent alle Institutionen des Staates abgelehnt und eigentlich dann nur also das Christentum zugelassen als einzige Autorität. Und das hat er eigentlich auch sehr, teilweise sehr konsequent gelebt. Also auf seinem Hof gab es ja dann, also er hat auch seine Leibeigenen dort befreit selber. Ist aber dann selber auch, ich meine, vielleicht kennen einige die Geschichte, wo er dann halt doch zum Schluss da geflüchtet ist in seinem Bauernkittel und dann auf der Bahnstation, ich weiß nicht mehr welcher Name das war, einsam gestorben ist halt wohl. Auf jeden Fall hat er aber also seinerzeit vielleicht nicht so einen großen Einfluss gehabt, obwohl man kann sagen, auf die Intellektuellen hatte er schon einen großen Einfluss, also gerade auch die Leute, die seine Bücher gelesen haben. Und wenn man die also auch liest, kann man also diese anarchistische Theorie, die er dort entwickelt hat, also wiederfinden. Also das ist eigentlich sehr interessant. Ja, vielleicht ganz kurz dazu noch. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Also gerade dann in der Revolution 1905 haben sich dann also sehr viele Intellektuelle auf ihn berufen und haben dann auch später, also gerade nach der Februarrevolution, angefangen, gerade so im Ural und in Sibirien, nach dem Vorbild auch von Gustav Landauer, also Landkommunen zu bilden. Und da war diese Bewegung eigentlich, hatte regen Zulauf. Und das traurige Schicksal eigentlich dieser Bewegung war, dass sie halt, nachdem die Rote Armee dann offiziell gegründet wurde und die Tolstianer eigentlich als konsequente Pazifisten natürlich auch ihren Militärdienst abgelehnt haben, sind sie eigentlich reihenweise als Deserteure einfach erschossen worden, weil sie sich halt nicht zwingen lassen wollten, dort in die Rote Armee einzutreten. Und was auch sehr interessant ist, also Tolstoi hatte selber einen Herausgeber und einen Verleger ich weiß gar nicht, wo er jetzt wohnt, ich glaube in London, wo er auch dann seine Zeitschrift, so das freie Wort, da hat er auch sehr viele politische Schriften veröffentlicht. Und über diesen Verleger stand er eigentlich in einem indirekten Kontakt mit Kropotkin, also dem Begründer des sozusagen russischen Anarchismus, was eigentlich auch sehr interessant ist, eigentlich wenig bekannt ist. Und ja, und diese ist auch noch ein Forschungsgebiet, was man noch bearbeiten müsste. Ja, kann ich sonst noch ergänzen zu Tolstoi? Ja, gerne. Wichtig ist dabei auch noch, dass er auch ein Projekt einer freien Schule hatte, in Jasnaja Poljana, die für die bis heute für die Idee der freien Schule so eine Art Musterschule auch darstellt. Ein Grundmuster ist einfach für die Erfahrung, die Praxis einer freien Schule. Und vielleicht, damit man das ein bisschen besser versteht, wie das da zusammenpassen kann mit Anarchismus und Christentum, das hat durchaus etwas zu tun auch mit einer gewissen Tradition von Volksglauben in Russland. Es gibt dort so eine Art Abspaltung von der orthodoxen Kirche, die sogenannten Altgläubigen, die vielleicht ein ganz klein bisschen erinnern an solche religiösen Landkommunen, wie wir sie so typisch jetzt aus den USA kennen, sowas wie Mennoniten oder Amische, die also relativ basisdemokratisch organisiert sind, die sowas wie Berufspriester ablehnen, nur Laienprediger kennen. Und in einem, so ein relativ simples, urchristliches Verständnis haben. Und so eine, ja, und das passt eigentlich dann doch ganz gut, dass also die Bibel oder Gottes Wort oder Jesus Christus, die Botschaft von Jesus Christus eben genauso interpretieren, dass das im krassen Widerspruch steht zu Staat, zu Hierarchie, Armeen und Kriegen und so weiter. Und es gibt teilweise bis heute in Sibirien, in ganz entlegenen Gebieten, auch wirklich noch solche Landkommunen, die fast mittelalterliche Zustände haben. Es gibt dort keinen Strom, keine Straßen, die dorthin führen, sind nur über in Jenisej zum Beispiel gibt es eine Siedlung, die nur über den Fluss erreichbar ist, ja. Diese Leute lassen sich weder fotografieren noch filmen und ja, versuchen halt so ein Urchristentum zu leben. Ja, kehren wir zurück zur Revolution. Also vom Urchristentum zur Februarrevolution. Also die Februarrevolution hatten wir ja schon eigentlich ziemlich ausführlich jetzt behandelt. Ein Resultat der Februarrevolution war eigentlich, oder das wichtigste Resultat auch für die anarchistische Bewegung, war, dass am 3. März eine Gefängnisamnestie erlassen wurde durch den damaligen Justizminister Kerensky, der dann auch nochmal später wichtig wird. Und das hatte also zur Folge, dass zahlreiche Anarchisten aus dem russischen Gefängnis zurückkehrten, wie Pjotr Aschinow, der vielleicht bekannt ist durch sein Buch über die Machno-Bewegung. Nestor Machno selber ist aus dem russischen, aus dem Moskauer Gefängnis freigelassen worden. Dann andere Persönlichkeiten der anarchistischen Bewegung, wie Olga Taratuta, Wladimir Barmasch und andere. Auch nicht nur aus den Gefängnissen, sondern auch aus Sibirien wurden also massenhaft die Anarchisten entlassen, also unter anderem Lev Chorny, führende Persönlichkeit, Sandomirski, Michail Khadunov, zu dem ich später noch kommen werde. Und dann vor allen Dingen nach der Februarrevolution kehrten halt die Anarchisten auch aus ihrem Exil zurück. Und gerade aus Amerika kehrten sie also sehr zahlreich zurück. Unter anderem halt Wladimir Schatow oder Bill Schatow, Jarcho Gewolin, Maximow, Novomirski, also der eigentliche Begründer der anarcho-syndikalistischen Bewegung in Russland. Vielleicht sind ein paar Namen einigen auch bekannt, gerade Wolin, der hat ja so ein dreibändiges Buch geschrieben auch über die russische Revolution. Aber dazu vielleicht noch später. Ja, interessant jetzt auch noch, also es kehrt nicht nur die Anarchisten halt aus dem Exil zurück, sondern unter anderem auch Lenin selber aus seinem Schweizer Exil, in diesem verplombten deutschen Güterwaggon, die berühmte Geschichte. Und er kehrte am 3. April zurück, also er trat dann auf in Petrograd und hat dort seine berühmten April-Thesen verkündet. Und diese April-Thesen sind in dem Sinne wichtig, weil er mit diesen Thesen eigentlich mit der bisherigen Politik seiner eigenen Partei radikal brach. Also er hat jetzt plötzlich die Forderung, alle Macht den Räten. Oder das Land den Bauern. Ja, das Land den Bauern und vor allen Dingen die Räte sollten von unten nach oben organisiert werden. Also es war eigentlich völlig entgegengesetzt der eigentlichen bis dahin bolschewistischen Tradition und Revolutionsauffassung. Er konnte sich aber mit diesen April-Thesen durchsetzen, das sage ich also aller linken Strömungen, also nicht nur der Anarchisten, sondern auch der linken Sozialrevolutionäre, auch der Maximalisten, das war auch noch so eine Abspaltung der Sozialrevolutionäre und auch der Bolschewisten. Und also man hatte die direkt nach der Februarrevolution besetzt, diese Villa. Dieser Donova war eigentlich der damalige Verantwortliche für die Niederschlagung der Revolution von 1905. Und man hatte also diese Villa in so ein alternatives Kulturzentrum umgewandelt. Also es gab da auch so eine Art Volksküche und was weiß ich, also es gibt sehr schöne Beschreibungen da. Also auf jeden Fall hatte dieser Innenminister dann beschlossen, also dieser jetzige Periversow, die Villa räumen zu lassen. Das hatte dann am 8. Juni, also einen Tag später, zu einer spontanen Protestdemo geführt und auch zu Streiks immerhin 28 Betrieben in Petrograd. Einen Tag später, am 9. dann, hatte man dann ein provisorisches Revolutionskomitee gebildet in diesem alternativen Kulturzentrum. Und da waren also hauptsächlich Anarchisten vertreten, aber auch einige Bolschewisten. Und da hatte ich jetzt muss ich mal gucken, ob ich das jetzt finde, um auch mal diese Stimmung da wiederzugeben. Also auf jeden Fall hatten die Bolschewisten plötzlich so die Angst, dass ihnen sozusagen ihre Basis weglief. Und da hatte zum Beispiel Trotzki, der hat ja dann später, also im mexikanischen Exil, so eine Geschichte der russischen Revolution geschrieben, so eine dreibändige, gibt es glaube ich im Fischer Verlag, gab es die mal. Und da hatte also geschrieben, ich zitiere, an der Peripherie der Revolution, also diese Villa lag halt ein bisschen außerhalb von Petrograd, wuchs der Einfluss der Anarchisten, die im selbstherrlichen Revolutionskomitee in der Villa Durnova die Hauptrolle spielten. Aber auch disziplinierte Arbeiterschichten, sogar weite Kreise der bolschewistischen Partei, begannen, die Geduld zu verlieren und jenen Gehör zu schenken, die sie schon verloren hatten. Also das ist eigentlich interessant, weil vorher hieß es ja immer, sie hatten halt keinen Einfluss, die Anarchisten, aber selbst Trotzki muss also in seiner Geschichte der russischen Revolution feststellen, dass sie ja halt doch eigentlich einen großen oder einen größeren Einfluss hatten, als man halt selber zugegeben hatte. Ja, und dieses Revolutionskomitee, was sich dort gebildet hatte, hatte dann eine Großdemonstration, sogar, ich glaube sogar eine bewaffnete Großdemonstration für den 10. Juni angekündigt. Also man wollte halt die Revolution weiterführen, man wollte jetzt die politische Revolution in eine soziale Revolution umwandeln. Das war die große Forderung. Und man wollte halt diese Losung, erstmal sofortige Beendigung des Krieges, beziehungsweise Umwandlung in einen revolutionären Krieg und vor allen Dingen halt weg mit den kapitalistischen und imperialistischen Ministern, diese 10 Minister, also von dieser Provisionsregierung. Das war so die Hauptforderung, die auf dieser Demonstration skandiert wurden. Und dieser Jatschuk und Asnin, also die beiden führenden Anarchisten in Kronstadt, hatten auch die Kronstädter Matrosen der baltischen Flotte für diese Demo schon mobilisiert. So, dann kam es also zum heftigen Streit mit den Sowjets und hat sich dann doch ein bisschen zurückgezogen, hat gesagt, gut, wir machen diese Großdemo am 18. Juni. Also man hat sie verschoben. So, das war eigentlich ganz interessant, weil zwischendurch jetzt, also vor dem 18. Juni noch, am 12. Juni, Kropotkin, also selber aus seinem englischen Exil nach Russland zurückkehrte, also hochbetucht, betagt, also im Alter von 75 Jahren kehrte also dieser alte Mann mit seinem Bart dort nach Russland zurück und wurde von einer, ja, begeistert empfangen, von einer Riesenmenge, also man spricht da von 60.000 bis 70.000 Menschen, die dort auf die Bahnhöfe strömte und ihn jubelnd begrüßte. Und also auch allein diese Rückkehr von Kropotkin führte natürlich auch zu einer weiteren Verbreitung der anarchistischen Idee oder überhaupt dieser des Anarchismus auch in Russland bei. Jetzt war noch ein Zusammenfall, also dieser damalige Justizminister, also der noch die Gefängnisamnestie dort erlassen hatte, war mittlerweile aufgestiegen zum Kriegsminister, also dieser Kerensky. Und der hatte für den 18. Juni gleichzeitig die sogenannte Kerensky-Offensive ins Leben gerufen. Also am 18. Juni sollte gleichzeitig eine neue Offensive der russischen Armee starten. Also man muss sich das also vorstellen, also da stürmen also die Soldaten an der Front stürmen dann vor und in Petrograd gehen die Anarchisten und Sozialrevolutionäre, Maximalisten auf die Straße mit der Forderung weg mit der jetzigen Regierung. Diese Großdemo führte dann zum Sturm eines Gefängnisses in Petrograd. Das Kastilgefängnisses, wo man zahlreiche Anarchisten befreit, nicht Anarchisten, aber eher eigentlich so kleine Kriminelle oder was weiß ich. Also man hat die einfach befreit, weil man halt aus anarchistischer Ideologie halt Gefängnisse abschaffen wollte. Und man hat also dieses Gefängnis gestürmt, man hat sie alle freigesetzt und hat damit aber dann gleichzeitig damaligen Regierung dann endgültig einen Anlass gegeben, diese missliebige Villa dort endgültig zu stürmen eigentlich. Und am 19. Juni, also einen Tag nach dieser Kerensky-Offensive, kam es halt zu dieser Räumung und Erstürmung der Villa. 59 Anarchisten wurden verhaftet. Asnin und Jelesniakov, also Jelesniakov, den wir vorhin schon mal erwähnt hatten, der auch die konstituierende Versammlung dann aufgelöst hatte, leisteten bewaffneten Widerstand, wurden überwältigt, beziehungsweise Asnin wurde im Feuergefecht getötet, Jelesniakov wurde überwältigt und von der damaligen Regierung halt zur erneuten Zwangsarbeit verurteilt. Darüber hinaus kam es dann auch zur weiteren Verhaftung von anderen Anarchisten, zum Beispiel gab es einen gewissen Anarchisten Gratschow, der hat sich zum Beispiel geweigert mit seiner Einheit, also es haben sich dort direkt dann anarchistische Milizen, Arbeitermilizen gebildet und diese Miliz hatte sich geweigert, halt an dieser Kerensky-Offensive teilzunehmen. Also sie wurden dann halt wegen Befehlsverweigerung verhaftet. Ja, und diese Konfrontation ging dann eigentlich weiter, dann kommen wir eigentlich direkt zu dieser sogenannten Juli-Krise, wo man dann am 3. und 4. Juli kam es dann zu einer bewaffneten Großdemonstration. Dort waren es, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele es waren, ich glaube, also es war eine große Masse, die dort auf die Straße gegangen ist, auch Soldaten halt und die Kronstädter Matrosen waren auch dabei. Und diese Demonstration wurde mit Waffengewalt niedergeschlagen. Es waren 400 Tote zu beklagen. Das führte dann dazu, dass in Petrograd der Kriegszustand verhängt wurde und diese anarchistischen und überhaupt diese Arbeitermilizen, auch der Bolschewiki, wurden gewaltsam entwaffnet. Und zeichnend, also auch gerade für Lenin, ist natürlich, dass einen Tag später, also das heißt am 4. Juli eigentlich noch, er abschwenkte wieder von seiner Allemacht den Räten, sondern jetzt hieß es wieder Kurswechsel zurück zur konspirativen Tradition. Also die Bolschewisten gingen wieder in den Untergrund, sie beriefen sich auf ihre alte Parteikaderstruktur, also was sehr bezeichnend ist für Lenin, also dieser ständige Wechsel, je nachdem was gerade angesagt war. Am 11. August gaben die Anarchosyndikalisten in Petrograd ihre erste Tageszeitung heraus, die Golos Truda, also auch der gleiche Name wie schon in Amerika. Und sie erschien in einer Auflagenhöhe von ca. 11.000 Exemplare, was vielleicht jetzt auf den ersten, also von der Zahl her nicht unbedingt viel klingt, aber man muss sich ja vor Augen führen, dass damals eigentlich die Zeitung noch anders gelesen wurde. Also man hat eigentlich gierig auf diese Zeitung dort, hat man gegriffen und die wurde dann im Betrieb weitergereicht und es war auch nicht die einzige Zeitschrift, also gerade nach der Februarrevolution erschienen mehrere Tageszeitschriften, russische, anarchistische Tageszeitungen in Russland. Ja, dann kommen wir jetzt eigentlich so, geht es jetzt nahtlos eigentlich über zum Kornilow-Putsch, den wir schon erwähnt hatten, dann zur Gründung des, im Oktober, am 9. Oktober, zur Gründung des Militärrevolutionären Komitees, das aus 48 Bolschewisten, 14 linken Sozialrevolutionären und 4 Anarchisten bestand. Also die haben eigentlich da im Geheimen, Vorsitz war Trotzki, aber diese Organisation hat eigentlich diesen bewaffneten Aufstand vorbereitet. Also da ging es dann um Waffenbeschaffung, Organisierung der Einheiten, wer stürmt wo. Und also die Anarchisten waren zum Beispiel auch an der Erstürmung des Winterpalais beteiligt. Und in Moskau gab es eine sehr große anarchistische Organisation, die sich dort an der Erstürmung des Telegrafenamtes auf der Tverskaja, also direkt im Zentrum von Moskau, beteiligt hatte. Und vor allen Dingen auch in Sibirien, also in mehreren sibirischen Städten, gab es zahlreiche anarchistische Organisationen, die aktiv an Oktoberrevolution teilnahmen eigentlich. Nach der Oktoberrevolution kam es dann am Ach so, am 25. Oktober fand die Übung statt, ne? Aber vor der Oktoberrevolution, als noch eigentlich ganz interessant, kam es dann zur ersten allrussischen Konferenz der Fabrikkomitees. Und da waren insgesamt, habe ich hier die Zahlen, 1251 Betriebe vertreten durch 150 Delegierte. Und jetzt zahlenmäßig waren davon 96 Bolschewisten, 24 linke Sozialrevolutionäre und 13 Anarchisten. Das entsprach ungefähr 20% in dem Zentralkomitee der Fabrikkomitees. Ja, also nach der Oktoberrevolution, was noch zu erwähnen ist, am 7. Dezember, also eigentlich heute ist wieder so ein Jahrestag, kam es dann zur Gründung der CK. Und ja, unter der Leitung von Felix Dzerzhinski. Diese CK, also wurde gegründet, um eigentlich halt mit der Opposition eigentlich aufzuräumen. Also nach der Oktoberrevolution ist die Geschichte der anarchistischen Bewegung eigentlich eine Geschichte der Verfolgung. Oder ja, eigentlich eine sehr blutige Geschichte. Und jetzt könnte man eigentlich eine Pause machen, wenn ihr wollt, bevor ich dann zu der Verfolgung der Anarchisten komme nach der Oktoberrevolution. Ja, also erstmal sind noch Fragen aufgetaucht. Wahrscheinlich viele. Oder zu viele. Naja, wir waren noch nicht so weit. Deswegen warte ich mal noch. Also, oder ich kann sie auch schon stellen, aber ich habe halt in der direkten Aktion gelesen, auf dieser Geschichtszeittafel, der Schlechter von Kronstedt stirbt an einem Pickel. Ich dachte erstmal, hä, was ist denn jetzt los? Und Trotzki, ja. Naja, und also an einem Eispickel. Und da habe ich mich natürlich gefragt, welche Rolle nun also er bei diesem Matrosenaufstand, bei der Niederschlagung dieses Aufstandes gespielt hat. Er war doch so ein General oder sowas. Naja, er war halt Kriegsminister, also der Begründer der Roten Armee eigentlich und hat auch die strenge Disziplin auch wieder eingeführt und hat dann auch die Niederschlagung des Kronstädter Aufstandes geleitet. Geht das also auf seine Kappe? Ja, geht auf seine Kappe, das heißt also auch auf Lenins Kappe, weil ohne Lenin hätte er das auch nicht machen können. Zum Kronstädter Aufstand kommen wir ja vielleicht später nochmal. Genau. Ja. Aber also er hat auf jeden Fall mal gesagt, also so nachdem, oder ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang er das gesagt haben soll, aber auf jeden Fall mit der Niederschlagung des Aufstandes hat er auf jeden Fall gesagt, diese einstige Ruhm der Revolution, also die Kronstädter Matrosen sollten wie Rebhühner abgeknallt werden. Mhm. Wörtlich hat er das gesagt. Lenin oder Trotzki? Trotzki. Und diese Niederschlagung des Kronstädter Aufstandes wurde dann ich glaube März war es, ne? März 21 dann gefeiert eigentlich mit dem Jahrestag der Sieg der Pariser Kommune. Also. Aber da kommen wir später dann nochmal zu. Also wir waren jetzt stehen geblieben bei der Oktoberrevolution, also mittlerweile bei der Oktoberrevolution und war eigentlich gleichzeitig auch der Höhepunkt des Ruhmes der bolschewistischen Partei, weil eigentlich nach der Oktoberrevolution ging es dann eigentlich mit der Popularität der Bolschewiki innerhalb der Bevölkerung rapide abwärts. Dafür waren eigentlich zahlreiche Dekrete verantwortlich. Also man hat dann wieder die Arbeitsdisziplin zum Beispiel in Fabriken eingeführt, dann wurde halt wieder eine Geheimpolizei eingeführt, also eigentlich wie vor der Revolution die zaristische Geheimpolizei, die berühmte dritte Abteilung. Dann hat man die Gewerkschaften verstaatlicht, also es gab halt keine autonomen Gewerkschaften mehr, sondern die wurden jetzt zentral gelenkt durch das oberste Volkskommissariat, also es wurde alles verstaatlicht halt. Und ja, und diese ganzen Maßnahmen waren eigentlich sehr unpopulär innerhalb der Bevölkerung. Vor allen Dingen auch dann halt dieser Brest-Litowska Friedensvertrag. Der führte dann halt zu zahlreichen Auseinandersetzungen innerhalb der revolutionären Bewegung mit den Bolschewiki. Ja, ich wollte ganz kurz, also vielleicht ist das noch nicht so ganz klar geworden. Wir reden hier eben nicht von Auseinandersetzung, die ausschließlich zwischen praktisch Parteieliten oder Organisationseliten stattgefunden haben, sondern es ist wirklich die, man kann durchaus von einer revolutionären Bewegung sprechen, die hauptsächlich erstmal auch außerhalb von Organisationen stattfand, deren Träger wirklich Arbeiter und Bauern auf dem Land waren, Arbeiter in der Stadt natürlich, und gerade diese Fabrikkomitees waren eine ganz wesentliche Organisationsform, und auch in den Sowjets, in den Räten, herrschte durchaus auch so ein Bewusstsein bei Arbeiter und Bauern, dass sie sich nicht bevormunden lassen wollten von Organisationen. Und die Anarchisten sind eigentlich gerade deshalb jetzt hier schön exemplarisch dafür. Sie sind halt ja natürlich auch fassbar, weil wir Publikationen haben, dass wir überhaupt da was zum Analysieren haben, weil sie selber in Organisationen ja noch relativ klein waren zu dieser Zeit. Also man schätzt so ungefähr 10.000 Mitglieder in den verschiedenen Organisationen, aber doch einen immensen Einfluss hatten und sehr populär waren und jetzt in dieser Zeit, nach der Oktoberrevolution, Verlauf des Jahres 1918, teilweise unwahrscheinlich populär werden. Die Tageszeitung, sowas wie Anarchia, also die Anarchie, erreichen für damalige Zeiten also irrsinnige Auflagen und eine der meistgelesenen Tageszeitungen überhaupt. Die unpopulären Maßnahmen waren eben wirklich bei der Arbeiterschaft, beim Bauerntum deswegen unpopulär, vor allem weil sie als ja eigentlich schon als konterrevolutionär empfunden wurden. Ja, also um das nochmal zu belegen, ist zum Beispiel auch eine sehr interessante Zahl. Und zwar ging die Zahl der Parteimitglieder, also der Bolschewiki, in Moskau drastisch zurück. Und zwar waren Oktober 1917 noch 17.000 Parteimitglieder. Und die gingen zurück auf 8.000 Mitte 1918. Also es ist eigentlich, es ist über die Hälfte. Und dieser Vertrauensverlust der Bolschewiki führte halt zum Anwachsen der anderen linken Gruppierungen. Wie gesagt, also es entstanden jetzt zahlreiche anarchistische Zeitungen, die halt immens hohe Auflagen, eine immens hohe Auflagenhöhe erreichten. Und auch innerhalb, gerade in Moskau, machten sich die Anarchisten also richtig breit. Und zwar kam es dort zu zahlreichen Hausbesetzungen. Und im Frühjahr 1918 gab es halt insgesamt 26 Häuser. Wobei man sagen muss, dass die Häuser also nicht so einfache Häuser, es waren richtige Häuserblocks. Also es waren schon Wohnfläche mitten im Zentrum von den Anarchisten besetzt wurden. In diesen Häusern gab es dann mehrere Buchläden, ein anarchistisches Theater gab es in Moskau, und ja, sonst kann ich vielleicht kurz sagen, also um sich das mal zu veranschaulichen, also das, so ein Haus wie dieses ist eigentlich eher schon fast klein im Vergleich dazu, wirklich ganz große Stadthäuser, richtig große, fette Stadthäuser, ja, ich habe mal ein Foto gesehen eben von 1918 vom Haus der Anarchie in Moskau, das wirklich ist gigantisch, mitten in der Innenstadt praktisch, ja, also Halle kenne ich mich jetzt nicht aus, ja, also das wäre wirklich, als wenn in Berlin direkt in Mitte unter den Linden eins dieser großen Häuser, wo jetzt meinetwegen die britische Botschaft untergebracht ist. So diese Größenordnung, ja. Und auf diesem Foto hängt dann aus einem Balkon, aus dem dritten Stock, eine riesengroße Fahne in Schwarz, wo dann weiß Haus der Anarchie dann draufsteht. Also es war schon sehr präsent und beeindruckend. Also es ist wirklich harmlos im Gegensatz dazu, so die Hausbesetzung, die wir aus den 70er, 80er Jahren hier kennen, ja. Ja, praktisch toleriert. Das musste es, das war ihre faktische Macht, die sie hatten, ja. Die Bolschewiki haben da jetzt nicht irgendwelche lettischen Schützen losgeschickt in dieser. Da kommen wir ja gleich. Das kam später. Also erstmal habe ich hier ein Zitat, das war schon im November 1917, und zwar hat hier ein Moskauer Anarchist Kopenin, hat in einem Vortrag in Krasnojarsk, hat er berichtet über die Situation in Moskau. Da hat er gesagt, die Moskauer Anarchisten verfügen zurzeit über ein eigenes Theater, das von dem Publikum sehr gerne besucht wird. In Moskau gibt es drei anarchistische Clubs, die bis zu 40 verschiedene Kreise, die in vielen Fabriken bestehen, und etwa 10.000 mit den Anarchisten Sympathisierende versorgen. Also ungefähr auch die Größenordnung. Und ein anderes Zitat, oder erstmal nochmal zu dem Haus der Anarchie zurückzukommen, das wurde am 31. Januar 1918 besetzt. Es wurde dann zum Besitz der Anarchistischen Föderation, der Moskauer Anarchistischen Föderation erklärt. Dort konnte jeder Besucher umsonst essen, auch sehr interessant. Und dann haben diese anarchistische Föderation hat dann eine schwarze Garde organisiert. Und diese schwarzen Garden, also angeblich soll es mehr als 50 dieser schwarzen Garden in Moskau bestanden haben, die gingen dann in der Nacht halt auf Plünderung. Und also zum Beispiel ist zum Beispiel bekannt, dass die Abteilung Smerch, also das war der Wirbelsturm, in einer Nacht aus dem Handelshaus von Igor Lewe 8.214 Eimer Wein erbeutet hat. Und 8.214 Eimer, also das ist ein Eimer, ist halt eine altrussische Maßeinheit, das waren ungefähr knapp 10 Liter, ein Eimer. Ja. Also, und dann kam natürlich dann gerade in der bolschewistischen Presse auf, dass das Haus der Anarchie halt ein Ort der Alkoholorgien war. Und das wurde dann auch später auch von den sowjetischen Historikern aufgegriffen, um halt die anarchistische Bewegung zu diffamieren. Man muss dabei vielleicht noch erwähnen, dass durch die Oktoberrevolution durchaus nicht ist, dass der Kapitalismus in dem Sinne direkt abgeschafft worden ist. Dass es also durchaus immer noch Privateigentum an Produktionsmitteln gab, dass es noch Kaufleute gab in der Stadt. Es sind natürlich viele Kapitalisten emigriert gleich und so, aber eben das bestand schon irgendwo noch fort. Und die Bolschewiki und die CK, also die Geheimpolizei der neuen Regierung, funktionierten eben wirklich als ein Staatsapparat, der diese Leute auch schützte. Und diese Plünderungszüge wurden halt als Verbrechenskriminalitätsgebrandmarkt. Also eigentlich auch interessant, der Begriff Kriminalität. Wenn ich da mal einwerfen darf, ja? vor der Revolution waren sich doch sicherlich die meisten Linken dort einig, dass der Kapitalismus nicht von heute auf morgen abgeschafft werden konnte. Insofern konnte man jetzt sagen, wir plündern alles aus, dann sind die Kapitalisten fort. Und doch, aber das genau so war es. Also es war die große Stimmung in der Linken, und aber vor allem in der Basis, in der Arbeiterschaft, Proletariat, im Bauerntum. Von heute auf morgen gehen wir über zum Kommunismus. Es klingt natürlich irgendwo naiv, aber das war ein Bedürfnis, und im Grunde genommen ist ja hier auch zur Explosion gekommen ein Hass auch gegen den Staat, gegen das System, gegen Unterdrückung, der sich über Jahrhunderte eigentlich aufgestaut hat. Man muss auch dazu sagen, also gerade jetzt zu diesen Alkoholsachen da, das ist ja ein beliebtes russisches Thema. Und zwar waren die Bolschewisten, also wenn die diese Lager, wenn die verstaatlicht wurden, diese Weinlager oder auch halt diese Wodka-Lager von den ehemaligen Besitzern dort, die wurden größtenteils vernichtet. Einfach aus dem Punkt, weil man die Arbeitsdisziplin in den Fabriken aufrechterhalten wollte. Und das war natürlich dann auch gerade ein Anlass für die Anarchisten, die vielleicht auch gerne getrunken haben, aber ich denke mal nicht nur sie alleine, halt auch dagegen etwas zu tun. Im Grunde genommen war es ja nicht schlechte Idee. Man muss es ja nicht mit einem Holzhammer ausführen und dann die Leuten versuchen, was zu verbieten. Aber irgendwo finde ich da eine Verschiebung, irgendwo eine unverhältnismäßige. Einerseits die gute Idee, mit einem Holzhammer auszuführen, und die anderen, die dann sich dagegen wehren, die haben dann plötzlich recht oder so. Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Also man plündert Leute aus dem richtigen Grund. Umsonst essen konnte. Also das war natürlich schon wieder gut. Man hat das ja auch nicht nur eigenwillig gemacht, diese Plünderung nachts. Ne? Man hat ich meine, die Bolschewisten, die hatten verstaatlicht, die Bauern fingen an zu hungern. Da gab es ja diese zwangsweise Getreideeintreibung und so weiter. Und die Bevölkerung hat gehungert. Also sicherlich muss man dazu sagen, dass auch gerade unter diesen schwarzen Garden sicherlich auch kriminelle Elemente wirklich waren. Aber das lässt sich halt nicht nirgendwo ausschließen. Ja, aber ich meine, die Situation ist eben wirklich auch die, dass es immer noch ein Lohngefälle gibt, dass es überhaupt noch Löhne gibt. Das ist eigentlich schon komisch für eine soziale Revolution. Und also immer noch eine Geldwirtschaft, es gibt einen florierenden Schwarzmarkt, dann wie der Bürgerkrieg dann im Laufe des Jahres 18 ausbricht, wird das immer extremer auch. Und dass gerade sowas wie Leute wie eben anarchistische Gruppen eigentlich im Grunde genommen spontan versucht haben, überhaupt eine Versorgung für die Ärmsten auch überhaupt zu gewährleisten. Oder eben auch in den Fabrikkomitees waren ja eben anarcho-syndikalistische Ideen zumindest auch sehr populär. Die haben ja einfach auch Selbstversorgung betrieben. Also wie ich vorhin eingangs erwähnt habe, dass sie überhaupt sowas wie Brennholz, Mäntel und sowas requiriert haben. Nur mal so als ein Beispiel. Ich glaube, Winter von 18 auf 19, in Moskau habe ich das mal gelesen, über einen Betrieb mit mehr als 5000 Menschen, die dort gearbeitet haben. Die haben dort einfach alles, was lebensnotwendig war, auch organisieren müssen. Ja? Das heißt, es gab zwar Lebensmittelkarten, aber es gab keine Lebensmittel in den Geschäften. Also da waren auch die Lebensmittelkarten weiter nichts wert. Du konntest Sachen nur auf dem Schwarzmarkt kriegen. Oder aber man nahm sein Schicksal selbst in die Hand. Und das ist ja eigentlich dann ein Impuls, den die Leute dann als das Revolutionäre schlechthin empfunden haben, das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ja? Und die Fabrikkomitees, die haben dann sich teilweise zusammengeschlossen in verschiedenen Betrieben, gesehen, was seht ihr, was können wir produzieren? Die haben sich dann LKW geschnappt, sind dann raus aufs Land gefahren, haben dort mit den Bauern verhandelt, haben gesagt, wir können für euch das und das an Geräten herstellen, was braucht ihr? Und wir möchten von euch Getreide haben dafür zum Beispiel. Und haben dann selber bei sich auf dem Fabrikgelände, wie gesagt, eine Mühle gebaut, ist gemahlen. Sie sind dann, und das war eben auch im Zusammenhang mit solchen schwarzen Garden von Anarchisten, dass sie dann eben bei Bürgerfamilien in diese Großbürgerhäuser reingegangen sind und dort Kleidung requiriert haben. Einfach geguckt haben, also da hast du eine Situation gehabt, da war zum Beispiel pro Person waren 40 Mäntel da. Und so, okay, einen Mantel lassen wir dir, den Rest nehmen wir mit. Und das wurde dann verteilt und das wurde sehr systematisch gemacht. Es wurde geguckt, wie bei den einzelnen Leuten, wie viele Leute hast du noch mit zur Versorgung, wie viele Kinder hast du und so weiter, wie viele Mäntel brauchst du. Und bei sowas wie, wenn zum Beispiel dabei ein Pelzmantel auftauchte, dann konnte nicht jeder Arbeiter einen Pelzmantel kriegen, wenn es nur drei gibt. Da haben sie eine Lotterie gemacht, ja, also direkt dann auch noch so ein bisschen Kultur draus gemacht, ja. Und das wird jetzt, das wurde zeitweise sogar von den Bolschewiki geduldet, aber im Prinzip wurden solche doch revolutionären Errungenschaften, die ganz von unten nach oben selbstständig funktionierten, jetzt bevormundet und verboten und auch restriktiv verfolgt. Ja, also das alles in einer Struktur, wo die nur 8000 Leute da hatten oder so in ihrer Partei. In Moskau jetzt, ja. Nee, sie hatten auf jeden Fall alle führenden Positionen, also zum Beispiel war das auch in dieser obersten Organ, die praktisch von der staatlichen Wirtschaftsabteilung, also wo man jetzt diese ganze Wirtschaft verstaatlicht hatte, da gab es dann, ich glaube, da wurden dann fast sämtliche ehemaligen Beamten übernommen, das waren über 2000 Stück, und aber die führenden Kader waren dort Bolschewiki, das waren dann vielleicht 70 Leute von den Bolschewiki und der Rest war ehemalige zaristische Beamte, die haben den kompletten Unterbau der zarischen Staatsverwaltung einfach übernommen. Naja, und den Beamten war es ein relativ Schnurz. Ja, wenn die Beamten gedacht haben, ja, wenn ich jetzt ja mein Pöstchen behalten kann, dann mache ich doch das, was die mir sagen. Und ja, da war das genau. Und, da, ja. Und ebenso war es ja auch mit der Niederschlagung des Kronstädter Aufstands, das war jetzt nicht Trotzki, der das direkt geleitet hat, sondern ein gewisser General Tuschatschewski. Und das war auch ein ehemaliger zaristischer General, der in die Reihen der Roten Armee übergewechselt ist und dann für Trotzki diesen Aufstand niedergeschlagen hat. Aber jetzt nochmal zurück nach Moskau, also Frühjahr 1918, kann man also sagen, dass dort zwei Mächte herrschen, einmal die Bolschewiki und langsam die Anarchisten. Und da habe ich hier ein Zitat von einem gewissen Herrn Peters, der damals in Moskau wohl war. Und der hat also in seinen Memoiren geschrieben, ich erinnere mich, dass in Moskau vor der Ankunft der Tscheka zwei Mächte herrschten. Auf der einen Seite der Moskauer Sowjet, auf der anderen der Stab der Schwarzen Garde, der sich im ehemaligen Kaufmannsklub auf der Maler Dmitrovka, also das war halt dieses Haus der Anarchie, befand. Dieser Stab der Schwarzen Garde handelte wie eine Macht, die auf den Straßen patrouillierte, Waffen und Wertsachen beschlagnahmte, bourgeoise Villen besetzte, die Wertsachen sammelte und die bourgeoisen Lumpen an die Bevölkerung verteilte. So, und jetzt kam es, also wie schon erwähnt, im Dezember 1917 zur Gründung der Tscheka, also der politischen Geheimpolizei, und die hatte als ersten großen Auftrag, Moskau von diesen Anarchisten zu reinigen. Weil die Regierung hatte halt vor, aus Petersburg umzuziehen nach Moskau, weil halt Petersburg auch etwas strategisch ungünstig lag. Es wurde immer bedroht, es war halt mehr westlich, also näher von Deutschland, an Deutschland. Und diese Tscheka machte sich dann im März halt an die Säuberung der neuen Hauptstadt. Und das führte am 10. März zur ersten großen Säuberungsaktion gegen Moskauer Anarchisten auch. Das war die erste große Massenverhaftung überhaupt. Diese Säuberungsaktion stand auch noch im Zusammenhang mit dem Brest-Litowska Friedensvertrag, der halt 5 Tage später unterzeichnet wurde. Und diese Friedensverhandlungen, die fanden ja auch schon, also die ersten Verhandlungen begannen bereits im Dezember. Ja, und die Anarchisten hatten sich natürlich schon vorher, also bevor es zu dem Abschluss des Friedensvertrages kam, gegen diesen Abschluss des Friedens ausgesprochen und haben selber anarchistische Partisaneneinheiten gehabt und auch weiterhin gebildet und waren halt wild entschlossen, halt die Revolution weiterhin mit Waffengewalt zu verteidigen. Und interessant ist zum Beispiel auch, dass in Kronstadt sich auch die Matrosen mit 95 gegen 65 Stimmen für die Resolution der Anarchisten und Maximalisten aussprachen und den Diktatfrieden verworfen hatten. In Bryansk, das ist eine Stadt in Südrussland, kam es sogar zu Feuergefechten zwischen Anarchisten und Rotarmisten. Auch in anderen Städten wie in Kursk kam es zu Aufständen der Anarchisten. Die Stadt Kursk, also ein wichtiger Industrieort eigentlich, ging sogar zeitweise ganz in die Hand der Anarchisten und linken Sozialrevolutionäre über, wurde dann aber später gewaltsam zurückerobert. Das war im April 1918. Ja, in Baronisch, auch einer wichtigen Industriestadt, kam es auch zum Aufstand der Anarchisten und so weiter. Ja, dazu wegen der linken Sozialrevolutionäre wollte ich auch noch sagen, muss ich das auch einfach mal aus der Position der Bolschewiki vor Augen führen, wie sich das für sie darstellte. Für sie war natürlich eine zentrale Frage, auf wen können wir uns verlassen, was sind die Stützen unserer Macht, wer ist loyal zu uns? Und loyal war der ganze Unterbau der alten Staatsverwaltung. Überwiegend haben sie einfach ihre Arbeit weitergemacht, auf die konnten sie sich verlassen. Nun war zum Beispiel die Kampforganisation der linken Sozialrevolutionäre offiziell auch der CK untergeordnet, aber sie waren durchaus selbstständig und haben eben nicht blind jeden Befehl ausgeführt. Das heißt, auf die konnte man sich eben auch nicht verlassen. Und es kommt sowieso allgemein, da wirst du vielleicht noch drauf eingehen, immer mehr zu einer Annäherung auch der linken Sozialrevolutionäre an die Anarchisten. Ich wollte vielleicht auch noch erwähnen, dass die linken Sozialrevolutionäre noch einen Aufstandsversuch in Moskau gemacht haben im März. Also sie haben erstmal den deutschen Botschafter Mirbach erschossen und haben dann wirklich mit Waffengewalt versucht, den zentralen Telegrafenamt haben sie auch besetzt, das ist ihnen auch geglückt, aber sie wurden auch recht schnell niedergeschlagen von der CK und den Rotarmisten. Und also dieses Attentat auf Mirbach muss man so verstehen, das war die Überlegung der Sozialrevolutionäre, die ja gegen diesen Frieden waren. Wenn wir den deutschen Botschafter umbringen, wird Deutschland diesen Friedensvertrag für gebrochen ansehen. Sie haben also versucht, damit einfach kaputt zu machen. Das hat aber nicht funktioniert, weil Deutschland sehr interessiert war an diesem Separatfrieden. Vielleicht sollte man hier nochmal einwerfen, also dass gerade auch Lenin, also der dann aus der Schweiz nach Russland gekommen ist im März, dass er eigentlich auch, also es gibt da Zahlen, die schwanken zwischen 50 bis 80.000 Reichsmark von der deutschen Regierung bekommen hat, um halt Propaganda gegen den Krieg, also zersetzende Propaganda in Russland zu treiben. Und auch die Zeitung Pravda wurde also generell mit deutschem Geld finanziert. Ich hatte also, mich schon fast nicht getraut, das zu fragen, ob das stimmt, weil das gerade so ein Typ verklickert hat. Das stimmt. Folglich. Das stimmt. Es ist eigentlich das Paradox. Einzige, die genauen Zahlen, also das sind unterschiedliche Angaben, aber es stimmt. Das wurde auch bestätigt von dem Eduard Bernstein. Der hat das, ein führender Sozialdemokrat, der hat das auch erstmals in Deutschland publik gemacht, also es stimmt wirklich. Das war die deutsche Regierung, die quasi die hat da unterstützt. Also nicht nur russische Propaganda, die hat natürlich auch in Italien und in anderen Ländern massiv revolutionäre Bewegungen unterstützt, aber gerade Russland war ja eigentlich paradox. Ne? Das war und auch aus rein deutscher Sicht jetzt nur ein Krieg aus kriegstaktischen... Natürlich, es gibt, ich hab das mal gelesen, in einem Memoiren von einem Teilnehmer aus der deutschen Regierungsdelegation bei den Brest-Litowsker Friedensverhandlungen, wo er eben sehr anschaulich schildert, also er selber adeliger Herkunft und so, ja, wie gruselig ihm das war, mit solchen Leuten an einem Tisch zu sitzen, dass ihm da zum Beispiel auch eine Bolschewikin dann so beim Tee dann so ganz naiv erzählte, dass sie ja auch mal jemanden, das ein Polizeichef umgebracht hat und er richtig einen Ekel verspürt, ja. Aber einfach diese Notwendigkeit sieht, das zu machen, weil das ist, Deutschland war ja in dieser blöden Lage, aus der eigenen Sicht einen Zweifrontenkrieg zu führen und dann konnten sie eine Front befrieden und konnten, das war ja die Überlegung, jetzt können wir alle unsere militärischen Kräfte an die Westfront werfen. Ist ja nicht mehr dazu gekommen. Aber es war, daran kann man eben sehr schön sehen, natürlich hat es überhaupt keine Sympathien, ja, aber es war einfach Machtkalkül. Ja. Nur mal so als ein Beispiel,

tituliert wurde und er deswegen auch gerade nach dieser Juli-Krise 1917 abtauchen mussten in den Untergrund, weil er sich einfach der sonst wäre er einfach inhaftiert worden als Spion. Ja. Also da ist das sogar schon erstmals veröffentlicht worden. Das stand mal in der Oktoberrevolution, war es eigentlich schon bekannt. Stand mal in der Zeitung drin, dass er halt in der Schweiz in irgendwelchen verstaubten Kellern halt noch ein Konto von Lenin gefunden haben. Und das waren auch nur 15 Reichsmarken. Von daher habe ich das immer als eine Legende gehalten, diese Finanzierung von der deutschen Seite aus. Nein, da gibt es ganz konkrete Zahlen. Also gerade von diesem ehemaligen Kriegsminister und Justizminister Kerensky, der hat seine Memoiren geschrieben und der hat da eindeutig auch Belege von irgendwelchen Bankauszügen und so. Also es ist nur die genaue Zahl ist nicht bekannt, aber es schwankt auf jeden Fall. Also mindestens die unterste Grenze ist 50.000 nach oben offen. Und das waren Reichsmark, also goldene Reichsmark, die war natürlich das war schon ein gewisses Kapital. Kann man schon was mit anfangen, ja. War schon enorm. Naja, sie konnten ihre Zeitung finanzieren und überhaupt war einfach so finanzielles Geld. Es war schon doch ziemlich ausschlaggebend. Man muss sich doch mal angucken, dass vorher die Bolschewiki keine große Rolle gespielt haben. Es war eine relativ kleine Partei. Plus andererseits, aufgrund des deutschen Geldes haben sie ihre Erfolge erzielt. Natürlich nicht nur, ja, aber es ist schon Geld bewegt die Welt. Sie hatten aber die finanziellen Mittel, die andere Parteien nicht hatten. Naja, andererseits, also, wenn halt die ganzen anarchistischen Arbeiter und Kleinbauern ihre großen Aufstände durchgeführt haben, die hatten kein Geld und die haben ihre Grundbesitzer und ihre feindlichen Soldaten mit einfachsten Mitteln erschlagen. Ja, das ist richtig, aber das war dann immer lokal begrenzt. So. Ja, es war ihnen nicht möglich, guck mal, zum Beispiel hast du einmal eben, kommen wir noch zu die Machno-Bewegung in der Ukraine und naja, nicht zeitgleich, aber relativ nahe dran, dann auch eine, naja, nicht anarchistische, aber auch eine Bauernbewegung, die sogenannte Antonov-Bewegung. Und dem war es einfach aufgrund der Entfernung und aufgrund ihrer beschränkten Mittel, Infrastruktur und eben auch Finanzmittel, wäre es gar nicht möglich gewesen, dass die irgendwie zusammenarbeiten. Ja? Die Bolschewiki jedoch im Gegensatz dazu konnten eben flächendeckend fast über dieses gesamte riesige Territorium sich organisieren, ihre Propaganda entfalten, Armeen aufstellen und so weiter. Und das ist schon ein Riesenvorteil gewesen. Ja, klar, da brauchen wir Geld. Das geht ohne Geld nicht. Nicht ganz, nee. Und vor allem, Sie haben es eben auch geschafft, das war ja nicht nur so eine einmalige Summe, also Sie haben immer wieder es geschafft, über ganz eigenartige Wege aus Westeuropa sich sponsoren zu lassen, ja. Und da konnten nicht mal die Sozialrevolutionäre mithalten, wenn sie mal eine Bank überfallen haben, das war eher dann so punktuell und zwar nicht solche Summen. Aber gut, fahren wir fort. Im April. Am 11. bis 12. April kam es dann zur nächsten Säuberung gegen die Anarchisten in Moskau. Und da wollte ich gerne mal hier... Bitte? Das war 1918. Also, ja. Da wollte ich jetzt gerne mal eine offizielle Erklärung der CK, also der Außerordentlichen Kommission, vorlesen. In der Erklärung heißt es, die ganze Nacht wurden anarchistische Einheiten entwaffnet, wobei es in einigen Fällen zum Schusswechsel zwischen beiden Seiten kam. Unter den von den Anarchisten erbeuteten Waffen befanden sich außer Bomben und Gewehre auch Maschinengewehre und Artilleriegeschütze. Es wurden alle von den Anarchisten besetzten Häuser, um die 26 Stück, einschließlich das Haus der Anarchie auf der Malaja-Dmitrovka-Straße und das Haus der unabhängigen Anarchisten auf der Pawarskaja-Straße geräumt. Es wurden 5 Tote und 5 Verletzte registriert. An Ort und Stelle wurden mehrere hundert Leute verhaftet. Also diese Zahlen der Toten, die schwanken. Also da komme ich jetzt nochmal zu, weil zum Beispiel die Anarcho-Syndikalisten veröffentlichten in ihrer Zeitung am 13. April dann eine Gegendarstellung unter der Schlagzeile Blutige Schlacht. Und in der Darstellung heißt es, nun ist alles klar. Man hat schon lange unsinnige Gerüchte über einen bevorstehenden Aufstand der Anarchisten gesehen. Woher kamen diese Gerüchte? Natürlich nicht aus den Reihen der Anarchisten oder derer, die sich als Anarchisten bezeichnen. Alle Zeitungen, die eine Beziehung zum Anarchismus haben, dementierten diese Gerüchte. Das Anwachsen des Anarchismus in Moskau beunruhigte die Bolschewiki und sie entschlossen sich, mit den Anarchisten aufzuräumen, ohne vor irgendetwas zurückzuschrecken. Indem sie die provokativen Gerüchte benutzten, bereiteten die Bolschewiki eine organisierte Blutschlacht vor. Das Verbrechen, das hinter den Kremlmauern ausgeheckt wurde, wurde ausgeführt. So wie die alten Opritschniki, das waren die Henker unter Iwan Grosny, teilten die Bolschewiki Moskau unter sich auf und machten sich an ihre schändliche Tat. Mit Entrüstung protestieren wir gegen derartige Taten asiatischer Despoten und brandmarken mit Verachtung die schändlichen Henker und ihre Inspiratoren. Unter den verhafteten Anarchisten befand sich auch der Anarchosyndikalist und Vorsitzende des Betriebskomitees der Moskauer Telefonfabrik, Michail Khadunov. Das ist sehr interessant. Der war auch früher in Amerika, in New York, im Exil, gehörte auch dieser Gruppe der IWW an. Und der wurde jetzt also auch verhaftet. Und zu seinem tragischen Tod schrieben die Genossen, Zitat, nachdem die Arbeiter des Telefonwerkes beharrlich seine Leiche forderten, konnte die außergewöhnliche Kommission nach 3 Tagen ihr Verbrechen nicht mehr verbergen. Endlich erreichten die hartnäckigen Arbeiter die Übergabe seiner Leiche, die eine Schusswunde an der Schläfe, Brandwunden im Gesicht und gebrochene Hände und andere Spuren der Folterung aufwies. Nach einer Zeitungsmitteilung der außergewöhnlichen Kommission wurde Khadunov auf der Flucht in Moskau erschossen. Also es häufen sich jetzt eigentlich diese einfach, man kann sagen, Horrorberichte eigentlich, ne? Und es wird ja auch immer, man muss auch dabei noch berücksichtigen, dass die ersten Konzentrationslager nicht erst unter Stalin eingerichtet wurden, sondern jetzt gerade 1918, also eigentlich auch mit Billigung von Lenin. Da wurden die ersten Lager auch eingerichtet, wo halt auch massiv die Oppositionellen verschwanden, auch Anarchisten. Und übrigens fällt es auch schon in diese Zeit, dass politisch Andersdenkende zum Beispiel auch in die Irrenanstalt gesteckt wurden, weil ihre politischen Ansichten als Geisteskrankheit bezeichnet wurden. Also es war, das ist auch mal gelesen, waren das nicht eine von Abergordin oder so, ne? Ja. Der dann auch 7 oder 8 Jahre lang in der Irrenanstalt eingepfercht war und ist dann geflohen. Irgendwann ist er ausgebrochen. Also diese einsetzende massive Verfolgung führte dazu, dass die Anarchisten wieder also auch sich auf ihre Tradition besinnte und wie 1905 in den Untergrund eigentlich wieder ging. Also da kam es dann auch im August 1918, am 30. August, zum Attentat auf Lenin selber. Und das war eine Anarchistin. Die Fanny Kaplan wird oft in der Literatur findet man, dass sie eine rechte Sozialrevolutionärin wäre, aber es war eine Anarchistin, also wie die neuesten Forschungen belegt haben. Und Emma Goldman hat auch ihr kleines Büchlein, Der Niedergang der russischen Revolution, der Fanny Kaplan gewidmet. Ja. Also es war eine... Wann war das Attentat? Am 30. August 1918, das war sie mit einem Messer verletzt, aber nicht oder leider nicht tödlich. Aber also ihr eigentlicher Name ist sehr interessant, war Feiger Chaimovna Reutblatt, also auch eine Jüdin. Und die hat dieses Attentat mit mehreren Sozialrevolutionären. Also wahrscheinlich kommt daher die These, dass sie halt auch eine Sozialrevolutionärin gewesen wäre. Also da befindet sich ein parteiloser Arbeiter mit dem Namen Rutsiewski, dann ein linker Sozialrevolutionär und Matrose und ehemaliger Zwangsarbeiter Pelevin und sie, also sie haben dieses Attentat organisiert und vorbereitet. Und zu ihrem Lebenslauf kann man vielleicht noch sagen, dass sie halt auch aus Odessa stammte, sich dann recht früh einer terroristischen Gruppe dort angeschlossen hatte und 1906 in Kiew abgestiegen ist in einem Hotel und hat dort in dem Hotelzimmer versucht, eine Bombe herzustellen, die ist aber dann explodiert, die Bombe. Und hat sich auch selber dabei verletzt und ist daraufhin dann auch verhaftet worden und ist dann zur lebenslänglichen Zwangsarbeit verurteilt worden, am 30.12.1906. Und während ihrer Zwangsarbeit in Sibirien lernte sie unter anderem führende Revolutionäre kennen, also auch diese bekannte Sozialrevolutionärin Spiridonova oder Bizenko, die hat sie dort kennengelernt. Interessant ist auch noch, dass sie im Sommer 1909, steht hier, anfing zu erblinden. Ob das jetzt mit der Explosion zusammenhing, weiß ich nicht, aber es folgten auf jeden Fall danach zahlreiche Krankenhausaufenthalte und Operationen. Also muss man sich auch vorstellen, also sie war dort lebenslänglich inhaftiert, aber trotzdem wurde es ihr noch gestattet, dort Operationen durchzuführen. Also sie hat ihr Augenlicht behalten und wurde dann am 3. März mit dieser allgemeinen Amnestie amnestiert, ist dann auf die Krim gefahren, im Sanatorium hat sie dort eine lange Zeit verbracht und ist dann nach der Okkupation der Krim durch die deutsche Wehrmacht oder Reichswehr damals, ist sie dann nach Moskau gegangen und hat dort dann halt dieses Attentat vorbereitet. Dieser Anlass oder warum sie das gemacht hat, war wahrscheinlich halt dieser Friedensvertrag zwischen Deutschland und der Sowjetmacht. Und sie ist dann auch direkt anschließend eigentlich von dem Kreml-Kommandanten mit dem Namen Malkow direkt erschossen worden nach dem Attentat. Was auch sehr interessant ist, man hat dann im Sommer 1920, das ist auch sehr interessant, da gab es eigentlich den ersten großen Schauprozess in der Sowjetunion gegen die Sozialrevolutionäre schon, also nicht erst nach Lenins Tod, also schon während Lenins Machtzeiten, kam es zum ersten großen Schauprozess. Und in diesem Schauprozess wurden die führenden Sozialrevolutionäre angeklagt, zahlreiche, ich glaube 11 Stück wurden sogar zum Tode verurteilt, zwar nachher amnestiert, aber das, was sich später dann unter Stalin wiederholt, hatte schon 1920, also hier seinen Anfang. Und die Partei der Sozialrevolutionäre wurde dann offiziell für das Attentat auf Lenin verantwortlich gemacht. Das ist also auch eine sehr interessante. Ja. Gut. Ja, ich wollte vielleicht noch kurz sagen zu den Motiven der Verfolgung linker oppositioneller Gruppen. Wie schon eben angesprochen, dass die Bolschewiki sich ihrer Loyalität nicht sicher sein konnten, dass sie selber auch schon eigentlich einen eigenständigen Weg gingen und für die Bolschewiki, linke Sozialrevolutionäre, Anarchisten, unabhängige Arbeiter eigentlich der Feind Nummer 1 waren. Ist auch eigentlich, denke ich, nicht unbedingt ein Zufall, dass auch so das erste Programm der CK wirklich hieß Kampf gegen die Anarchie. Das wurde natürlich so verkauft, also dieser Begriff Anarchie wie Chaos und so weiter. Aber es war ja auch eben die Anarchisten, die ersten Opfer, die Sozialrevolutionäre, dann die zweiten Opfer. Und was eben auch ganz interessant ist, dass, also hier habe ich dann ein Buch, das aus der DDR stammt und den ganz lustigen Eintrag enthält nur für den Dienstgebrauch. Denn das ist ein Buch, das nur für Staatssicherheitsmitglieder gedacht war. Und hier drin, das sind ausgewählte Schriften von Felix Dzerzhinsky, dem Chef der CK damals, sind ganz explizit eben diese Vorgänge, der Kampf gegen Anarchisten ist hier alles ziemlich ausführlich dokumentiert. Ja. Das heißt, es also auch noch zu DDR-Zeiten wurde zwar jetzt nicht Anarchisten in dem Sinne, aber linke Abweichung sozusagen als ganz gefährlich, also wirklich bedrohlich angesehen und eben auch wichtig aus dieser Geschichte zu lernen für sich selber. Das heißt, wenn ich umsonst von der Sowjetunion lernen als Sieg lernen, also jetzt verstehe ich den Spruch erst mit dem Buch da. Ja, ganz genau. Aha, so, ja. Ja, also 1918, beziehungsweise also nach dem, oder sagen wir im Laufe des Jahres 1918 wurden dann immer mehr Anarchisten verfolgt. Die Zeitungen wurden mit teilweise recht skrupelhaften Methoden am Erscheinen verhindert. Sie wurden teilweise verboten, die Herausgeber wurden zeitweise inhaftiert, dann wurden sie wieder freigelassen. Es war so ein ständiger. Ja, oder die Druckmaschinen beschlagnahmt. Es wurde der Strom abgestellt, es gab so einige Sachen und so weiter. Also, es setzt jetzt eine massive Verfolgung ein, das kann man eigentlich als Resultat hier sehen. Und, massiv und systematisch, ja. Ganz gezielt, ja. Ging wirklich also um die Zerschlagung der linken Opposition. Und die Anarchisten, also einige, die dort gingen dann in den Untergrund, kann man noch erwähnen, dass am 25. September 1919 die Anarchisten ein Attentat auf das Moskauer Bezirkskomitee mit einer Bombe, also in das, in dieses Gebäude, haben sie eine Bombe in das Gebäude geschmissen. 12 Tote hat es gegeben. Unter anderem war auch der Herausgeber der Pravda, Bukharin, wurde verletzt, nicht getötet. Tja. Aber das war schon mehr oder weniger eine Verzweifelstat eigentlich einiger Anarchisten. War das nicht auch so die Gruppe mit Lechoni dran beteiligt? Nee, die waren daran nicht beteiligt. Das waren andere. Achso. Aber ich müsste ich jetzt suchen. Das waren, nein, aber es waren auf jeden Fall auch Arbeiter. Das ist interessant. Da war zum Beispiel einer aus der Eisenbahnergewerkschaft, der dort hauptsächlich verantwortlich. Das heißt, sie entgingen dann. Also sie haben sich nachher selbst erschossen, da die drei Anarchisten waren es, die da die Federführung hatten. Ja, also es ging dann eigentlich so weiter. Das schleppte sich so, ja. Die Bewegung, klar, sie war erheblich dezimiert und eigentlich im Februar 1921 kam es dann nochmal zu einer letzten großen Demonstration im Zusammenhang mit Kropotkins Tod. Also er starb halt am 8. Februar 1921 und das war natürlich auch eine international recht anerkannte Größe und es kam jetzt eigentlich zum Konflikt mit den herrschenden Bolschewiki. Also die Anarchisten haben dann darauf bestanden, ein anarchistisches Begräbniskomitee gründen zu dürfen. Also das waren hauptsächlich die Anarchisten, die auch schon im Gefängnis saßen. Und vor allen Dingen auch die Frau von Kropotkin hat sich dafür eingesetzt. Sie hat gesagt, entweder es wird ein anarchistisches Begräbniskomitee gegründet oder er wird nicht halt mit allen Ehren. Also die Bolschewiki hat natürlich vor, dort so eine Art Staatsakt draus zu machen oder halt so eine offizielle Bekundung, dass die Anarchisten nicht verfolgt werden. Hier, sie dürfen hier ihren großen Führer beerdigen und so weiter. Führer ist ein falsches Wort bei Anarchisten, glaube ich. Ja, das ist genau. Aber eine Ikone könnte man vielleicht sagen. Ich muss mir vorstellen, weil er fast 80 Jahre alt ist, dass er gestorben ist und er war eine Legende, eine lebende Legende. Mhm. Und eben ging nicht nur, er galt nicht einfach als Anarchist, sondern als als ein ganz, ganz wichtiger Theoretiker überhaupt des Sozialismus zu dieser Zeit. Also muss ich vorstellen, so ungefähr, als würde jetzt zur heutigen Zeit Karl Marx noch leben. So ungefähr wurde er wahrgenommen in Russland damals. Die dreibändige Geschichte der Französischen Revolution hat es auch zu DDR-Zeiten immer gegeben, wo Kropotkin. Ja, es gab Moskau immer diese U-Bahn-Station Kropotkin. Es gab ein Museum, gibt es immer noch, obwohl da diskutiert wird, dass sie umbenannt wird. Oh je. Und es gab auch offiziell so ein Museum Kropotkin. Es war auch eine Zeit lang noch so ein letzter Treffpunkt der Anarchisten nach der Revolution. Er wurde zwar so verehrt, aber seine eigentlichen Schriften und so, die wurden eigentlich nicht diskutiert und auch wurden auch in sehr kleinen Auflagen und dann immer nur spezielle Kreise, Historiker und so weiter, die durften, konnten das lesen. Und man hat ihn eigentlich so benutzt als so Symbol. Eigentlich. Ja, also er war einfach zu bekannt und zu bedeutend, als dass man ihn hätte totschweigen können. Das heißt, das hat dann zur Folge, dass die sozusagen Strategie Nummer 2, Plan B, war dann eben zu versuchen, ihn zu vereinnahmen. Und ganz interessant ist, wenn man sich anguckt, das Grab von Kropotkin in Moskau. Das ist eben nicht mehr der originale Grabstein, der ist von 1952, das steht unten rechts in der Ecke drauf. Das hat man also zu Stalins Zeiten sogar nochmal den ursprünglichen Grabstein entfernt und gegen einen ganz kitschigen Marmor-Obelisken ausgewechselt und da steht dann drauf, einfach nur dem großen Naturforscher und Forschungsreisenden. Ja, nichts mehr. Also ursprünglich stand da wohl noch was von einem Revolutionär drauf, auch an so einer Gedenktafel, die dann noch in der Nähe der U-Bahn-Station war, die ist ganz entfernt worden. So mit der Zeit konnte man auch das dann weglassen. Ja. Ja, also, jetzt zu dem Begräbniskomitee, das sich dort auch wirklich gebildet hat dann. Es war aber die Forderung des Begräbniskomitees, ich weiß jetzt genau, wie viele Leute es waren, aber es war diese Forderung, dass alle Anarchisten, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis befanden, auch die Möglichkeit erhalten sollten, an diesem Begräbnis teilzunehmen. Das wollten die Bolschewisten natürlich nicht zulassen. Daraufhin hat die Witwe Kropotkina erklärt, ich lasse alle offiziellen, wie sagt man da, diese ganzen Kränze mit den Schleifen und so, lasse ich alles entfernen und mache sozusagen einen Riesenskandal international daraus. Daraufhin hat die bolschewistische Partei eingelenkt und hat erklärt, okay, wir lassen 7 führende Anarchisten frei. Die mussten dann aber noch erklären, dass sie am Abend, also nach dem Begräbnis, auch wieder in ihre Gefängniszellen zurückkehren mussten. Sonst wären die anderen Anarchisten, die dort sozusagen als Pfand weiterhin inhaftiert werden, erschossen worden wären. Also so krass ging das wirklich so. Und ja, und also diese ganzen Auseinandersetzungen führten dann am 13. Februar, da war also um 11 Uhr die eigentliche offizielle Beerdigung angesetzt. Und diese ganzen Kontroversen hin und her, wer jetzt freigelassen wird und wer daran teilnehmen darf, führte dazu, dass das ganze Begräbnis um mehrere Stunden verschoben wurde. Und ja, jetzt lese ich einfach mal diese Erinnerung eines, dieses Viktor Serge, also eines dem Anarchismus nahestehenden linken Kommunisten vor, der an dieser, an dieser Beerdigung teilgenommen hatte. Der schrieb: Es war eine einzigartige Demonstration, wie sie wohl noch in keinem anderen Lande gesehen wurde. Lange Menschenreihen, bestehend aus den Mitgliedern anarchistischer Gruppen, Arbeiterorganisationen, wissenschaftlicher und literarischer Körperschaften und studentischer Vereine, marschierten über 2 Stunden vom Gewerkschaftshaus bis zum Begräbnisort, der 7 Werst entfernt lag. So, und schreibt er weiter: Ich fuhr nach Moskau, um seiner Beisetzung beizuwohnen. Das waren in der großen Kälte, zur Zeit des großen Hungers, bewegende Tage. Ich war das einzige Parteimitglied, das unter den Anarchisten als Genosse anerkannt wurde. Um die Leiche des großen alten Mannes, die im Gewerkschaftshaus im Säulensaal aufbewahrt war, kam es trotz Kamenjevs wohlwollendem Takt zu allerlei Zwischenfällen. Der Schatten der Tscheka war überall, aber eine dichte und hitzige Menge strömte herbei. Das Begräbnis wurde zu einer aufschlussreichen Kundgebung. Mit seinem eisigen Gesicht, der freien, hohen Stirn, der schmalen Nase, dem schneeweißen Bart, glich er einem schlafenden Magier. Während ringsum schon aufgebrachte Stimmen flüsterten, die Tscheka verletzte Kamenjevs Versprechen, in den Gefängnissen werde ein Hungerstreik beschlossen, der oder jener sei soeben verhaftet worden, die Erschießungen in der Ukraine gingen weiter, schwierige Verhandlungen wegen einer schwarzen Fahne, einer Rede verbreiteten in der Menschenmenge eine Art Raserei. Der lange Zug von Studenten eingesäumt, die sich an die Hände fassend eine Kette bildeten, setzte sich unter Chorgesang hinter schwarzen Fahnen, deren Inschriften die Tyrannei anklagten, nach dem Friedhof von Novodevichy in Bewegung. Ja, das war also die Beerdigung des... Ja, und die Menschenmenge war gigantisch, weiß nicht. Ja, da waren also zigtausende von Leuten, die dort abgestimmt haben. 80.000. Der wurde ja dann nach russischer Tradition auch aufbewahrt. Man konnte sich dann, wie schon erwähnt, im Gewerkschaftshaus verabschieden von ihm. Und ja, und wie gesagt, also gerade sehr interessant, dass auch die Moskauer Studenten da sehr aktiv waren. Und das ist auch zurückzuführen auf diesen Professoren Barabol, der also immer noch an der Moskauer Universität tätig war und immer noch dort für die anarchistische Idee Propaganda machte. Er wurde übrigens später auch entlassen von seiner Professur, von seinem Lehrstuhl abberufen. Abberufen aufgrund seiner weiterhin Unterstützung der anarchistischen Idee. Ja, und das war eigentlich die letzte große Massendemonstration, bevor es dann am 28. Februar mit dem Kronstädter Aufstand losging. Das waren ungefähr 16.000 Matrosen, die Neuwahlen der Sowjets forderten, eine Pressefreiheit und vor allen Dingen auch die Freilassung der politischen Gefangenen, also aller politischen Gefangenen. Ja, die es offiziell natürlich gar nicht gab. Ja. Die in Petrograd noch befindlichen, in Freiheit befindlichen Anarchisten versuchten, den Kronstädter Aufstand so gut es ging zu unterstützen. Also sie haben dort Flugblätter gedruckt, soweit es noch möglich war, und auch verteilt und riefen halt die Arbeiterschaft zur Unterstützung des Kronstädter Matrosenaufstandes auf. Aber die Bevölkerung war schon so, kann man sagen, terrorisiert, demoralisiert und... Ja, und das war eigentlich dann der Anlass, dass also diese 16.000 Matrosen wurden dann, wie schon bereits erwähnt, mit Trotzkis Worten wie Rebhühner abgeknallt. Es waren ungefähr 25.000 Rotarmisten. Aber das muss man, oder würde ich gerne doch mal ganz kurz erzählen. Also muss ich vorstellen, Kronstadt ist eine Insel in der Bucht vor St. Petersburg, Leningrad, wie man diese Stadt dann hieß, die eine reine, ja fast eine reine Garnison ist, und sie haben dort eben wirklich eine eigenständige sozialistische oder kommunistische Kommune ausgerufen, ja, was natürlich dann als Akt der Konterrevolution auch irgendwo angesehen wurde. Aber diese Matrosen von Kronstadt waren immer ein Mythos der Revolution gewesen, ja. Es gibt da so Plakate gesehen, die, also das war eben ein ganz wichtiger Stützpunkt, Flottenstützpunkt eben auch für die Oktoberrevolution gewesen und vor allem auch während des ganzen Bürgerkrieges. Es waren sozusagen die treuesten, loyalsten Revolutionäre, die man überhaupt irgendwo in Russland finden konnte. Und diese rebellieren jetzt gegen das System. Das ist ganz symptomatisch, ja, was die Situation klar macht. Und es gab dann ein paar Verhandlungen und ich weiß nicht, wie lange existierte die Kommune? Ein paar Tage war das doch, ne? Ja, bis zum 8. März, also da wurde sie endgültig liquidiert. Also. Und davon, das ist ein bisschen ein militärisches Husarenstück gewesen, denn zu diesem Zeitpunkt ist eigentlich normalerweise die Bucht vor Petrograd eisfrei. Oder jedenfalls trägt das Eis nicht mehr. Und man hatte einen relativ harten Winter gehabt, aber trotzdem, es war eigentlich schon Tauwetter. Und sie sind wirklich die Rotarmisten mit Pferden und so Kanonenwagen über das Eis galoppiert. Und ich habe da Schilderungen gelesen, dass sie dann richtig hörten, wie das Eis knirscht unter den Hufen und so. Also eigentlich hat sich sogar noch das Wetter gegen die Kronstädter verschworen, dass wirklich das Eis gehalten hat. Ich habe ein Foto davon gesehen, das hinter den Barrikaden aufgenommen wurde, also von Seiten der Kronstädter Aufständischen, wie die Rote Armee da anrücken. Also es sieht gespenstisch aus, mit gezogenem Säbel, so, ja, und dann diese typischen russischen hochstehenden Wintermützen, ja, und so sind sie dann über die Barrikaden rüber galoppiert und, ja, haben sie nicht nur abgeschossen wie Rebhühner, sondern auch abgeschlachtet, einfach mit dem Säbel. Ja, ja, gibt's auch. Die Geschwindigkeit, wie die Rote Armee angezogen ist, hat also das Eis gehalten, wahrscheinlich jetzt. Das Eis hat gehalten, aber es gibt so Berichte, dass man, nachdem es getaut ist, immer noch massenhaft von blutüberströmten Leichen da aus der Ostsee gezogen hat. Also es muss ziemlich blutig abgelaufen. Also ja, man kann sich vorstellen, 16.000 aufständische Matrosen, davon sind ein paar, die haben sich übers Eis nach Finnland retten können, der Rest sind abgemetzelt worden. Ja, und damit ist schließlich eigentlich alles, was an Opposition noch da war, linke Opposition. Ja, danach gibt es eigentlich nur noch verzweifelte Aktionen von einigen Inhaftierten. Also wie zum Beispiel habe ich hier am 20. April, das ist 1921, also auch kurz nach dem Kronstädter Matrosenaufstand, treten 1100 politische Gefangene, also auch viele Anarchisten und auch sozialrevolutionäre Menschewiki, also es fand sich alles dort wieder. Im berüchtigten Butyrka-Gefängnis in Moskau in Hungerstreik. Und es gibt zum Beispiel einen Brief, der dort herausgeschmuggelt werden konnte. Was auch interessant ist, wer diesen Brief geschrieben hat, das waren also Anarchisten, ein Timakov, ein Matrose, wahrscheinlich von Kronstadt, dann ein Student, Odonetsky, dann ein anderer Beljaev-Arbeiter, und Prochenko, wahrscheinlich aus der Ukraine, war auch hier Bauer und Mitglied der Nabat-Föderation in der Ukraine. Und ein weiterer, Birjulin, ein Arbeiter, der später an Lungentuberkulose verstarb dort im Gefängnis. Und die haben geschrieben, in dieses Gefängnis werden durch die CK, die Geheimpolizei, die von ihnen gefangenen Sozialdemokraten, Sozialrevolutionäre und Anarchisten geworfen, augenscheinlich um sie dort durch vollständige Körpererschöpfung und durch Massenerkrankungen dem Tod auszuliefern. Mit größter Empörung protestieren wir gegen diese barbarische Politik, die machtlos ist, unsere Überzeugungen zur revolutionären Sache zu brechen, zu der viele von uns seit 10 und 15 Jahren stehen und kämpfen. Und diese Briefe, ist sehr interessant, die wurden in Berlin, also in der Zeitung der Freien Arbeiterunion veröffentlicht, und davon gibt es also eine ganze Reihe von, und das ist eigentlich sehr erschütternd, wenn man das alles so liest. Also. Und die Erschießungen hörten nicht auf, also im September 2021 wurde zum Beispiel Lev Chorny, Fanny Baron und 8 weitere Anarchisten in der Lubjanka erschossen. Und das, also die Liste ist unzählig. Ja. Ja, vielleicht können wir uns jetzt doch ein bisschen abkürzen. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch umbringen müssen. Also was vielleicht noch ganz noch zum Abschluss ganz interessant ist, um das noch ein bisschen auf eine internationale Ebene zu bringen, also die Kommunistische Partei hat ja dann noch versucht, die Kommunistische Internationale zu gründen und auch die, die Prof in intern, also die Internationale Gewerkschaftsorganisation, beziehungsweise die Rote Internationale, wie es so schön hieß. Und es fand also im Juli ein Gründungskongress in Moskau statt und dort waren auch einige Anarcho-Syndikalisten vertreten, insbesondere aus Frankreich und Spanien. Und die haben auf diesem Gründungskongress halt die Freilassung einiger, also ihrer russischen Genossen dort gefordert. Und das kam richtig zum Skandal, weil da guckte ja die ganze Welt drauf, auf diese Gründungskongress der Roten Internationale. Und wobei es dann auch jetzt zum Beispiel sehr interessant ist zu fragen, warum Lenin eigentlich die Rote Internationale erst so spät ins Leben gerufen hat. Also es gibt zum Beispiel einen russischen Historiker, der hat dort diese These aufgestellt, dass Lenin das aus einem ganz machtpolitischen Grund gemacht hat. Und zwar wollte er einfach, also zu Lebzeiten von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wollte er das nicht, weil er wäre dann einfach praktisch in die Peripherie abgerutscht. Also man muss sich das vorstellen, dass dann plötzlich dieses dieser Agrarstaat Russland, also dieser Bauernführer Lenin dort, ja, der hätte nur noch die letzte Geige sozusagen gespielt. Und die eigentliche Macht war ja dann zu dem Zeitpunkt 1919, wo es dann hier zur Revolution fast in Deutschland gekommen wäre. Also er hätte einfach seine Macht, er hätte nichts mehr zu sagen gehabt im internationalen Maßstab. Und es ist bezeichnend, dass er dann erst nach der Ermordung Rosa Luxemburgs solche Sachen wie ja, die Internationale in Angriff genommen hat. Auf jeden Fall führte das dann dazu, dass im Januar 22, also recht spät, fast ein halbes Jahr später, 11 führende Anarchisten halt nach Berlin abgeschoben wurden. Teilweise recht spektakulär über Polen, wobei dann hier die FAU in Berlin gar nicht wussten, dass die jetzt ausgeliefert werden. Die wurden dann festgehalten an der Grenze und erst nachdem dann die FAU die Bürgschaften und alles übernommen hat, wurden diese 11 Anarchisten konnten dann weiterreisen nach Berlin und da befanden sich dann Wolin drunter und Maximow, also wirklich führende Persönlichkeiten der anarchistischen Bewegung, die sich dann auch in Berlin wieder organisiert haben und auch sogar 2 Zeitungen herausgegeben haben in Berlin. Und dort auch mit diese Hilfsorganisation ins Leben gerufen hat für die politischen Gefangenen. Das Schwarze Kreuz, und um halt also ihre russischen Genossen dort in Russland zu unterstützen, indem sie sozusagen Care-Pakete dort organisiert haben. Ja. Ja, damit würde ich dann erstmal schließen und dann. Oder wir. Nee, also was wollte ich? Also ich formuliere es mal anders. Was glaubst du überhaupt, welche realistischen Möglichkeiten hätte es 1917 gegeben in Russland? Also ich denke, es ist ja eine bekannte These, zum Beispiel von Trotzki oder auch von den sogenannten Trotzkisten heutzutage, dass sie sagen, praktisch die Anarchisten damals waren Schwärmer, Träumer und es war unrealistisch und man soll nicht so sentimental und moralistisch sein, das war halt nötig, der Terror auch gegen die Arbeiterschaft war halt nötig, sozusagen im Sinne von, die hat noch nicht das richtig entwickelte Bewusstsein, man musste sie zur Not halt mit Gewalt dazu zwingen, weil der Weg zum Sozialismus anders nicht vonstatten gegangen wäre. Und ich denke, dass man schon anhand der historischen Fakten diese These absolut widersprechen kann. Man kann natürlich nicht sagen, die Anarchisten oder ähnlich motivierte Bewegungen hätten zwangsläufig gewonnen oder sowas, ja. Aber das Umgekehrte kann man auf jeden Fall ausschließen, dass sie keine Chance gehabt hätten und dass so das der einzige Weg gewesen ist. Wenn man sich gerade anguckt, was wir jetzt ganz ausgespart hatten, die Machno-Bewegung in der Ukraine, die eben anarchistisch organisiert war. Es gab eben diese berühmte Armee der Aufständischen und Naja, jedenfalls die als Armee einerseits organisiert waren, mit 20 bis 30.000 Leuten ständig unter Waffen, und auf der anderen Seite eben die Ostukraine als anarchistisches Gebiet organisiert haben. Es gab mehrere Kongresse, die Dörfer waren in Sowjets organisiert, in Landkommunen organisiert, es gab kein Privateigentum an Produktionsmitteln mehr. Das Land wurde einfach radikal aufgeteilt und umverteilt, und es hat funktioniert. Es hat von 1918 bis 1921 funktioniert, vor allem die Wirtschaft hat funktioniert. Und es war ein Gebiet mit, ich weiß es keine exakte Zahl mehr aus dem Kopf, aber durchaus mit Millionen von Menschen. Und das also so einmal zu der ökonomischen Warte, dass es überhaupt so ein Konzept aufgehen kann. Und das andere ist, dass diese Machno-Armee eine ganz entscheidende Rolle im Bürgerkrieg gespielt hat. Als Guerilla-Armee, die ganz entscheidend gegen Wrangel, also einen weißen General, gekämpft hat, gegen die Nikin auch. Ja. Und ohne die, die Bolschewiki mit Sicherheit den Krieg auch verloren hätten. Und diese Organisationsweise, diese Armee, oder Armee ist ja eigentlich auch der falsche Ausdruck dafür, oder Miliz wäre vielleicht passender. Also es gab gab schon eine gewisse Hierarchie, aber eine relativ schwache Hierarchie, und es war eben auch ein Freiwilligenverband und eben typische Guerilla-Armee eigentlich, mit die überhaupt erst auch teilweise selber Taktiken entwickelt haben und so weiter. Und das zeigt, dass die waren ja sehr erfolgreich, die haben ja zeitweise einen Dreifrontenkrieg geführt. Manchmal waren sie im Bündnis mit der Roten Armee, wenn diese sie brauchte. Wenn diese sich im Aufwind wähnte, haben sie das Bündnis selber gebrochen wieder. Sie haben also einmal manchmal gegen die Roten gekämpft, gegen die Weißen und teilweise auch noch gegen die Österreicher. Ja? Und trotzdem haben sie über 3 Jahre hinweg so ein riesiges Gebiet verteidigen können. Und so hätte durchaus ja auch insgesamt das revolutionäre Lager organisiert sein können. Man muss sich vorstellen, dass sich dort die ukrainische Bevölkerung wirklich dafür eingesetzt hat oder überhaupt das möglich gemacht hat, diese Partisanenarmee am Leben zu halten. Also sie hatten die ernährt, Pferde zur Verfügung gestellt, und das waren einfache Bauern, also in der Ukraine, die einfach, ich meine, jetzt ist die Frage, inwieweit waren die Bauern revolutionär? Die wollten eigentlich nur ihr Stück Land, was sie bebauen wollten, aber aber es war zu dem Zeitpunkt äußerst revolutionär, kann man sagen. Ja, Entschuldigung. Ja, und was du jetzt erwähnt hattest, dass gerade diese Machno-Armee eigentlich die Bolschewisten gerettet haben, das war so im Oktober 1918, wo die Weißgardisten also bereits kurz vor Tula lagen, also im Süden Russlands, also gerade dieses Metall- und Eisenzentrum, also wo auch die ganzen Munitionsfabriken waren, das war kurz davor, von den Weißen eingenommen zu werden. Und das waren, ich weiß nicht wie viele Kilometer, das waren also, ich weiß nicht mehr, aber es ist nicht mehr weit bis nach Moskau. Und wäre Tula erstmal in die Hände der Weißen gefallen, wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass Moskau wirklich auch in die Hände der Weißen also gefallen wäre. Und eigentlich ist es zu verdanken, dass Machno mit seiner Armee den Weißen in den Rücken gefallen ist und praktisch die Versorgungswege dort abgeschnitten hat und sozusagen die Weißen zum Rückzug gezwungen hat. Und das war eigentlich die Rettung der Bolschewisten in Moskau. Und die Bolschewisten haben zu diesem Zeitpunkt Machno auch noch richtig gefeiert als den Retter des roten Moskaus. Ja, das war nicht nur einmal so die Situation, später war es nochmal, kam es nochmal zu einer brenzlichen Situation, wo sich dann die Bolschewisten nochmal gezwungen waren, sich mit den Machno-Leuten in Verbindung zu setzen. Also man hat dort richtig sogar einen Vertrag abgeschlossen. Da gab es ein militärisches Übereinkommen und ein politisches Übereinkommen. Das war am 15. Oktober 1920. Also wieder gerade kurz bevor die Weißen dort Richtung Moskau marschierten. Diesmal war dann, ich glaube, Wrangel. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Und zum Beispiel, sehr interessant, in diesem politischen Übereinkommen steht sofortige Befreiung bzw. Einstellung der Verfolgung aller Machnowzi, also das waren die Anhänger der Machno-Bewegung, und Anarchisten auf den Territorien der Sowjetrepublik, mit Ausnahme derjenigen, die gegen die Sowjetregierung mit den Waffen in der Hand vorgehen. Und Gewährung völliger Agitations- und Propagandafreiheit, sowohl mündlicher wie schriftlicher, also der Anarchisten. dann hat er eben, sage ich jetzt mal so salopp, große Töne gespuckt, wie schlimm Stalin ist, aber er hat selber eigentlich die gleiche Politik betrieben. Im Grunde genommen hat Stalin auch von ihm gelernt. Er war doch derjenige, der die Rote Armee organisiert hat. Er war derjenige, der den Kronstädter Matrosenaufstand hat brutal niederschlagen lassen. Er hat doch eigentlich diesen systematischen Terror vorexerziert. Und theoretisch war ja eigentlich ein... Hat auch nichts Neues gemacht. Ja, eben. Ja, es ist selbst dieses, was immer so Trotzki identifiziert wird, diese Parole der permanenten Revolution. Das ist eigentlich eine soziale Revolution. Ja, es ist viel, also es wurde viel älter. Ich glaube 1903 oder 5, wo sich die gebildet haben, war das eigentlich schon ihr Kanon. Wir müssen die Revolution weiterführen. Nur international kann sie überleben. Wir müssen direkt nicht nur eine politische machen, wir müssen auch eine soziale machen und so weiter. Das sind alles Forderungen, die schon in der ersten russischen Revolution. Bei Lenin gibt es das auch, wo er von der permanenten Revolution spricht. Ja, das hat er auch schon vorgelegt. Ja, aber wie ernst sie es gemeint haben, hat man ja spätestens schon bei dem Frieden vom Brest-Litowsk gesehen. Und das war ja eigentlich die Absage an eine Weltrevolution. Da hätte man noch eine permanente Revolution machen können. Man findet so in der Literatur, also und das Problem ist natürlich auch, dass das immer ein Stück weit noch die Frage ist, also wie gut die Literatur ist. Also beispielsweise in so einem Geschichtsbuch für Abitur jetzt in der jetzigen Zeit, da findet man jetzt irgendwie so die Geschichte, dass in der Bolschewiki es zwei Flüge gegeben hätte. Die eine eben, die für die Position von Lenin damals gewesen wäre, also diese neue ökonomische Politik, und die andere, die als linker Flügel beschrieben wurde, die die Position gehabt hätte, dass eben, also diese neue ökonomische Politik, die ja so eine Art Kapitalismus einführen wollte, dass sie eben dagegen waren und als linker Flügel mehr so eine Art sozialistische Eigentumsform stattdessen verlangt hätten. So. Ja, das... Schlechte Lehrbücher. Na, im Grunde. Gut, aber ich hatte ja am Anfang kurz erwähnt, die sogenannte Arbeiteropposition, die ja durchaus Kritik geübt hat, zumindest bis eben 1927, wo dann die führenden Köpfe dann einfach damals halt nicht im Bund einfach erstmal abgesetzt und dann später umgebracht wurden. Ja, es hat schon das noch irgendwo gegeben, aber das hat keine Rolle gespielt und es war auch keine Opposition, die sich Öffentlichkeit verschaffen konnte, ja. Es war konnten ja auch nicht auf der Partei. Aber die hat nicht mal auf Kongressen oder so, sondern sie haben dann sich sozusagen privat getroffen, kleine Zirkel gebildet, Resolutionen verfasst, die dann immer gleich wieder verworfen worden sind. Und ja. Und Trotzki wird so als der Wortführer dieses linken Flügels beschrieben, der eben also die Forderung aufgestellt hätte, dass halt mehr sozialistische Eigentumsform, also im Gegensatz zu dieser NÖP sein soll oder so. Ja, das ist nicht ganz richtig und nicht ganz falsch. Also richtig, als Oppositionsführer ist er dann halt erst nach Lenins Tod, wie gesagt, aufgetreten und hat, ich würde schon sagen, auch ein bisschen opportunistisch kritische Thesen von wirklichen Oppositionellen auch aufgegriffen. So, ja. Und er hat ja auch darauf gebaut, dass er auf der einen Seite gewisse Kräfte hat, auf die er sich stützen kann, teilweise in der Partei, vor allem in der Armee, wo er natürlich einen großen Nimbus hatte. Und dann auch versucht hat, die unzufriedene Arbeiterschaft hinter sich zu bringen. Aber eigentlich war nicht er der führende Kopf dieser Opposition, beziehungsweise deren führender Kopf er war ja eher so eine kleine Machtklicke innerhalb der Partei. Sondern die größere Opposition, die es gab, war ja eben diese Arbeiteropposition, und das war eben der Schlepnikow. Und Alexander Kollontai. Ja, genau, ja. Ich finde es immer noch nicht, wo ich das genau stehen habe. Aber Kollontai, genau, das war der Name. Warum muss das bei mir immer so durcheinander sein? Ja, jetzt haben wir da was. Das war ein guter Schluss. Ja, auf jeden Fall, diese Arbeiteropposition hat sich auch dieser Verstaatlichung der Gewerkschaften widersetzt und hat darauf bestanden, dass eigentlich weiterhin diese Fabrikkomitees mehr zu sagen haben in den Betrieben selber. Also es war wirklich dann, in dem Sinne eine linke Opposition zu der herrschenden Politik. Ja, also vielleicht jetzt kommen wir doch davon jetzt mal gleich, was man noch kurz erwähnen könnte, eben zu dieser neuen ökonomischen Politik. Hier ist eben auch ganz wichtig, jemand anders zu erwähnen, nämlich Bucharin, der das theoretisch vorbereitet hat. Lenin selbst hat ihn als den wichtigsten Theoretiker der Partei bezeichnet. Das war auch praktisch eine Auftragsarbeit. Und wenn wir zu dieser Anfangsfrage zurückkommen, wie rot war der Oktober. Und sich das dann anguckt, diese Phase der neuen ökonomischen Politik von wann bis wann war die eigentlich? Das habe ich ja natürlich schlauerweise. 21 bis 27. 27, ja. Das kommt auf jeden Fall hin. Dann danke ich dafür. War ja, also da fragt man sich doch, wozu haben wir die Revolution gemacht? Wozu haben wir einen Bürgerkrieg geführt? Wozu sind so viele Menschen gestorben? Und am Ende das wieder hergestellt wird, was wir vorher schon hatten. Also zumindest ökonomisch von den Machtverhältnissen her. Und was heißt zumindest? Also ich meine, es hat auch keine Pressefreiheit mehr gegeben, keine Versammlungsfreiheit mehr gegeben, keine Organisationsfreiheit mehr gegeben. Im Grunde genommen war es wieder so kapitalistisch wie vorher und es war wieder so unfrei wie vorher, wie vor der Revolution. Und auch noch dazu so ein Punkt, den wir auch nicht erwähnt vielleicht hatten. Vielleicht noch schlimmer. Vielleicht noch schlimmer, ja. Auf jeden Fall. Ja, weil, ich meine, das ist ja auch logisch gewesen, dass zum Beispiel, dass es wieder zur Lohnkürzung kam, zu überhaupt seinem Lohngefälle auch kam, zu Armut kam und dass zum Beispiel auch die soziale Absicherung war schlechter, als wir das heutzutage kennen. Ja? Also wenn man arbeitslos war, war man ziemlich am Arsch, um es mal freundlich auszudrücken. Und es hat auch durchaus Arbeitslosigkeit in dieser Zeit gegeben und es war wirklich, ja, es war vielleicht sogar die Situation schlimmer als vor der Revolution. Das andere ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen, fällt mir bei Bucharin ein, weil er ursprünglich ein Gegner dessen war, Lenins These vom Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das hat er so eben so schön juristisch formuliert, er ist nochmal ein gelernter Jurist. Und das war ein Versuch, die nationalistischen Bewegungen, meinetwegen der Georgier, der Litauer, Esten und so weiter, für seine Sache zu gewinnen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Aber im Endeffekt wurde dann ja eine Sowjetunion aufgebaut, die sowas wie Nationalismus, solange er sich innerhalb dieser Union abspielt, sogar gefordert hat. Ein englischer Historiker, also Zeitgenosse auch, der das damals in 30er Jahren begutachtet hat, das mal auf den Punkt gebracht, so schön mit britischem Humor. In der Sowjetunion hat man als Nationalist alle Freiheiten, aber als Revolutionär wird man sofort erschossen. Und das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, ja. Wenn ich habe jetzt schon fast Schwierigkeiten noch die Fragen, aber mir jetzt zu trauen auf Fragen zu stellen, aber was ich beispielsweise auch sehr vermisst habe, das ist so diese ganze Geschichte der Hungerjahre so und der Terror, der damit verbunden ist. Das war ja auch kurz nach der Revolution oder so, das gehört ja eigentlich auch mit ja, das dazu. Ist ja, es gibt ja dieses Schlagwort, das dann ausgegeben wurde vom Kriegskommunismus, dem sogenannten, das eben auch gesagt wurde, im Sinne von, wo gehobelt wird, da fallen Späne, wir können nicht anders, wir sind im Krieg und da müssen wir notfalls mit Gewalt zum Beispiel Lebensmittel requirieren auf dem Land. Und muss man sich aber vorstellen, es war, es gab ja regelmäßig fast Hungersnöte während des Bürgerkrieges. Zumindest aber in einem besonders schlimmen Winter, da gibt es ganz, ganz, ganz schreckliche Fotografien auch aus der Zeit. Von völlig ausgemergelten Menschen, von verhungerten Menschen. Es gab dann so diesen einen Fall, wo dann ein Ehepaar dann verhaftet wurde, also Bauernpaar, die ihre Kinder aufgegessen hatten und dann die Polizei, also das so fotografiert, die haben dann die Köpfe hatten sie noch aufbewahrt und die Köpfe von ihren Kindern, die sie aufgegessen haben, so auf dem Tisch und die Eltern mit völlig ausdrucksleeren Gesichtern dahinter, so dass man dem daran absehen kann, wie extrem diese Hungersnöte gewesen sind. Und in dieser Situation reiten dann Einheiten der Roten Armee in die Dörfer ein und requirieren dort Lebensmittel. Das heißt einfach, sie nehmen es sich und wer sich dagegen wehrt, wird erschossen. Und es gibt halt diese eine kleine, naja, Anekdote ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck dafür. Also ein Telegrammverkehr zwischen einem Offizier der Roten Armee, der Getreide requirieren sollte, und der an den Kreml telegrafiert. Ich habe mir die Situation hier angeguckt, hier ist kein Getreide versteckt, da bin ich mir ganz sicher. Die Leute haben nichts mehr weiter als das Saatgut. Wenn wir das wegnehmen, stehen sie den Winter kaum noch durch und können vor allem nächstes Jahr überhaupt kein Getreide mehr aussehen. Das ist ja vor allem auch für uns unsinnig. Wie soll ich handeln? Und das hat irgendwie wohl Lenin selbst in die Finger gekriegt, dieses Telegramm, und hat halt zurücktelegrafiert, drei Wörter. Erschießen, erschießen, erschießen. Das hat er dann auch gemacht. Ja. Und dabei sind wahrscheinlich Millionen Menschen letztendlich, nicht nur im Bürgerkrieg, sondern auch bei späteren ähnlichen Getreiderequirierungen infolgedessen verhungert. Ja, da gibt's wirklich eine kleine Anekdote, die ich von der Uni Kiel kenne. Da gab es mal noch in den 80er Jahren war das, ein Gastprofessor aus der Sowjetunion.

der da auch russische Geschichte unterrichtet hat. Und wie gesagt, aus der Sowjetunion, man kann davon ausgehen, dass er einigermaßen linientreu gewesen ist, sonst hätten sie ihn ja nicht rausgelassen. Und da hat dann ein junger Mann, der glaube ich bei der Gruppe Spartakist war, ja, also ein Deutscher, ja, einen Vortrag gehalten über die Zwangskollektivierung, die ja dann ein bisschen später war. Und halt das zwar historisch einigermaßen richtig, aber eben doch auch sehr linientreu vorgetragen und dann gesagt, ja, leider Gottes sind dabei wohl auch ein paar tausend Menschen ums Leben gekommen. Und der Professor, als es mir so richtig so geschildert worden, zupfte sich so seinen Anzug zurecht, stand dann auf und sagte, ja, danke Ihnen für den Vortrag, das war im Großen und Ganzen ganz richtig, nur das mit den Todeszahlen möchte ich doch korrigieren. Es waren nicht ein paar tausend, es waren Millionen. Und wenn das ein Professor aus der Sowjetunion zu dieser Zeit schon sagt, kann man davon ausgehen, dass das wohl stimmt. Ja, das kann man auch bei Emma Goldman ganz gut nachlesen, dieser kleinen Broschüre da, Niedergang der russischen Revolution. Das ist ganz bestialisch gewesen, gerade auf dem Land. Also das mag man sich besser fast nicht vorstellen.